Oh, richte deinen Blick auf Jesus. Lass dich jetzt nicht ablenken, sondern genieße diese Zeit der Intimität mit ihm. Das Wort Gottes sagt, wer ihn sieht, der sieht den Vater. Ohne Instrumente, einfach alle mit einer Stimme. Wir lieben dich. Ja, summe es einfach weiter. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben deine Gegenwart. Wer dich sieht, der sieht den Vater. Wer dich sieht, der sieht Gott. Jesus selbst hat gesagt in Johannes 16, von diesem Tag an werdet ihr euch auf mich berufen, wenn ihr zum Vater betet. Damit meine ich nicht, dass ich den Vater bitten muss, euer Gebet zu erhören, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Der Vater selbst liebt dich. Du hast einen festen Platz im Herzen des Vaters. So, hier gibt es keine Waisenkinder mehr. Wenn du Jesus glaubst, wenn du auf Jesus schaust, hast du deinen festen Platz im Herzen des Vaters. Seht, welch eine große Liebe der Vater für uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Also diese Armee von Jesus-Männern und Jesus-Frauen, die sich jetzt erhebt, das ist nicht eine Armee der Weisen, sondern es ist eine Armee der Kinder. seine Armee derer, die ihren Platz gefunden haben im Vater, im Herzen des Vaters, in der Familie des Vaters. Also er sagt dir heute Morgen, ich selbst habe dich lieb und ich habe dir einen Platz in meiner Familie gegeben. Du hast einen Platz in meiner Familie, sagt der Vater. Vielleicht hast du dich bislang noch wie getrennt gefühlt von diesem Gott. War vielleicht wie fern von dir. Aber heute Morgen zieht dich die Liebe des Vaters. Sie zieht dich hinein in diese Intimität mit ihm. Sie zieht dich hinein an deinen Platz am Herzen des Vaters, im Herzen des Vaters. Und du nimmst deinen Platz ein. Und die Bibel sagt, die, die vorher fern waren, die hat er in Christus nahe gemacht. Und vielleicht warst du hier heute Morgen und du hast dich noch wie fern gefühlt von all der Freude, von all dem Glück. Weißt du, das ist nicht einfach nur, wir sind nicht einfach nur fröhlich, weil wir zusammen sind und Pfingsten feiern, sondern wir sind fröhlich, weil wir einen Platz im Herzen des Vaters haben. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast dich noch wie fern gefühlt vom Herzen des Vaters, dann möchte ich dich einfach ermutigen, heute Morgen im Glauben zu nehmen, was der Vater über dir sagt, was Jesus über dir sagt. Der Vater selbst liebt dich und er hat dir einen Platz gegeben in seinem Herzen. Und egal wo du bist hier in diesem Raum, weißt du, vielleicht hast du dich ganz hinten verkrochen, weil du denkst, ich gehöre gar nicht so richtig dazu. Vielleicht hast du dich in deinem Herzen verkrochen und beobachtest von außen, was hier passiert. Aber weißt du, heute Morgen berührt dich die Liebe des Vaters und er zieht dich an sein Herz. Und ich möchte dich einfach auffordern, ich möchte dich einfach ermutigen, geh einen Schritt, komm einfach so nah du kannst. Gerade jetzt, wenn du dich ferngefühlt hast, gerade jetzt möchte der Vater dich berühren. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne, komm einfach hier zur Bühne und mach einfach diesen Schritt in diesem Bewusstsein. Sag, jawohl, ich komme zu dir, Vater, weil ich höre deine Stimme. Du sprichst zu mir. Er spricht zu einigen hier. Und er holt dich an sein Herz. Komm einfach nach vorne, wenn dich das betrifft. Halleluja, der Vater selbst hat dich lieb. Lass sie einfach da durch, die nach vorne kommen wollen. Genau, macht hier so einen Gang. Lass sie einfach nach vorne kommen. Weil ich spüre einfach wirklich so stark die Liebe des Vaters. Und er möchte euch wirklich ganz besonders und persönlich heute Morgen wirklich willkommen heißen in seinem Vaterhaus. Er heißt dich willkommen. Er sagt, herzlich willkommen, meine Tochter. So gut, dass du da bist. So gut, dass du hier bist. Herzlich willkommen in meinem Herzen. Du hast einen festen Platz. Komm her. Halleluja, keine Scham. Du hast einen festen Platz im Haus des Vaters. Du hast einen festen Platz in seiner Liebe. Halleluja. Du bist seine geliebte Tochter. Er hat an dir Gefallen gefunden. Halleluja. Vielleicht könnt ihr einfach leicht im Hintergrund spielen auf der Bühne. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die, die einst ferne waren, Herr, die hast du in Christus nahe gemacht, Herr. Oh. Du gehörst dazu. Du gehörst in seine Familie. Du gehörst in seine Familie. Du gehörst in seine Familie. Du gehörst in seine Familie. Er liebt dich. Nichts und niemand kann dich trennen. Oh. Was auch immer der Feind dir gesagt haben mag, Was auch immer Menschen gesagt haben mögen, wo sie gesagt haben, du gehörst nicht dazu, oder wo vielleicht du selber dich irgendwie wie immer unbewusst wie ausgeschlossen hast. Heute Morgen findest du dein Zuhause. Es ist nicht ein sichtbares Haus, sondern es ist die Familie Gottes. Es ist die Familie des Vaters im Himmel. Halleluja. Alle, die im Raum sind, betet einfach im Geist. Betet einfach im Geist. Setzt die Vaterliebe Gottes frei. Gott tut hier vorne so ein mächtiges Werk. Halleluja. Irina, kannst du mir helfen? Halleluja, weil der Vater wirkt auch durch Mütter im Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Sorry. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, und der Vater selbst sagt, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Familie. Herzlich willkommen in meiner Familie. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh. Danke, Vater, für dein tiefes Werk. Du baust deine Familie. Halleluja. Du baust deine Familie, Vater. Mhm. Halleluja. Ja. Ja. Meine geliebte Tochter. Du gefällst mir. Sagt der Vater. Geliebte Tochter. Oh. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die Zeit als Weise ist vorbei. In dem Namen Jesus widerstehen wir jeglichem Weisengeist. Er verlässt euch jetzt in dem Namen Jesus. Jetzt. Für immer. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Herzlich willkommen in seiner Familie. Herzlich willkommen, meine geliebte Tochter, sagt der Vater, meine geliebte Tochter. Meine geliebte Tochter. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Lass los, lass los. Lass los. Er übernimmt jetzt die Kontrolle. Er übernimmt jetzt die Kontrolle. Zu Hause in der Liebe des Vaters. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Zu Hause in der Liebe des Vaters. Danke, Vater. Oh, seine geliebte Tochter. Seine geliebte Tochter. Seine geliebte Tochter. Halleluja. Und ich sehe auch, wie Liebe in Familien kommt. Halleluja. Irina, du hattest vorher ein Wort gehabt. Wo ist sie? Okay. Kannst du das kurz weitergeben, was du hattest? Halleluja, danke, Vater. Ich hatte den Eindruck, es sind alle Häuser, Wohnungen, wo der Vater und Jesus und der Heilige Geist wohnen. Ich hatte den Eindruck, dass noch in manchen Häusern, also Wohnungen, natürlichen Häusern, nicht immer die Vaterliebe war, sondern manchmal waren es Häuser, wo Streit war und Zwietracht. Und Gott möchte das heute ändern. Gott möchte das heute ändern. Er möchte nicht, dass du länger in einer Atmosphäre von Streit und Uneinheit lebst. Weil unsere Häuser in unserem Innern und unsere auch natürlichen Häuser bestimmt sind, Häuser der Liebe zu sein, wo seine Vaterliebe ist, wo er zu Hause ist. Und ich möchte heute beten, dass jedes Joch und jede Macht der Finsternis, die in deinem natürlichen Haus auch war, in deinem inneren und in deinem natürlichen Haus war, wo mehr Streit als Liebe war, wo mehr negative Worte als gute Worte waren, dass das heute verwandelt wird und dass heute das zum Ende kommt. Bist du bereit? Bist du bereit, dass dein Haus in deinem Inneren und dein Haus, wo du wohnst, ein Haus der Liebe des Vaters ist? Amen. Wo Worte der Liebe gesprochen werden. Streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Herr, wir kommen zu dir. Danke, Vater. Wir sagen, unsere Häuser, unsere Personen, als auch unsere natürlichen Häuser, wir weihen uns dir. Wir weihen dir unsere Häuser. Wir sagen, wo Streit und Uneinheit war, das sagen wir jetzt raus mit diesen Dämonen. Im Namen Jesus. Streit und Uneinheit geht raus aus uns und geht raus aus unseren Häusern. Und wir weihen uns, wir weihen unsere Häuser dir, Herr, dir, Vater. Wir sagen dir, Vater, Jesus und Heiliger Geist, zieh ganz neu ein. Zieh ganz neu ein bei uns und in unsere Häuser. Und wir dulden keine anderen Geister, sondern nur deine Liebe, Vater, dass es Häuser der Liebe sind, Häuser des Friedens, Häuser der Freude, Häuser der Heilung, Häuser der Gesundheit, wo wir wirklich ein Zuhause haben. Halleluja. Im Herz des Vaters. Halleluja. Halleluja. Oh, da fließt seine Heilung gerade jetzt, seine heilende, wunderwirkende Kraft, sein Balsamöl von Gilead. Der Balsam von Gilead. Der Vater zieht ein in deinem Haus, in deinem Lebenshaus, gerade jetzt. Oh, wir beten dich an, Vater. Oh. Dies ist das ewige Leben, hat Jesus gesagt, dass sie dich, Vater, den allein wahren Gott, erkennen. Und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Vater. Danke. Danke für diese Zeit in deinem Haus. Wir preisen dich. Preisen dich. Du wirst merken, wenn du nach Hause gehst von dieser Konferenz, vielleicht wird es noch manche Umstände im Sichtbaren geben, aber du wirst merken, etwas in dir ist verändert, etwas in dir ist anders. Da ist eine Ruhe, da ist ein Frieden, da ist eine Sicherheit. Da ist ein Vertrauen, da ist eine Liebe. Oh, Halleluja. Halleluja, Vater. Preis dich, Herr. Preis dich, Herr. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie bewusst wirklich in deinem Leben eine Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben. Wirklich Gott zur Nummer eins in deinem Leben zu machen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch mich kommst du zum Vater. Also Jesus Christus ist der Schlüssel für deine Beziehung zu Gott. Und Johannes hat gesagt im Evangelium, er hat gesagt, wer ihn aufnimmt, dem gibt Gott die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Wer Jesus aufnimmt. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nie ganz bewusst wirklich gesagt, ja, Jesus, ich nehme dich auf in meinem Herzen, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte durch dich den Vater kennen, weil Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen. Oder vielleicht hast du sie mal in deiner Kindheit irgendwo getroffen, auf irgendeinem christlichen Zeltlager oder irgendwo in deiner Jugend oder später in irgendeinem Anlass. Aber du hast ohne ihn gelebt und bist von ihm weggekommen. Und heute Morgen bist du hier und Gott spricht dich an und sagt, ich strecke ganz neu meine Hand zu dir aus. Schlägst du ein? Und er möchte dir ganz neu seine Gnade geben. Er möchte dir ganz neu sein Leben geben. Er möchte wirklich, dass du sein Kind bist und dass du diese Gewissheit hast, als ein Kind Gottes zu leben. Weil die Bibel sagt auch, sein Geist gibt unserem Geist dieses Zeugnis, dass wir ein Kind Gottes sind. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Sicherheit in deinem Herzen, du hast noch nicht dieses Zeugnis in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist, dann ruft dich der Vater jetzt, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und mit dir ganz speziell möchte ich gerade jetzt ein Gebet sprechen. Ich möchte mit dir beten und ich möchte auch für dich beten. Und ich möchte einfach ein spezielles Gebet sprechen, mit dem du ihn ganz bewusst aufnimmst in deinem Herzen und Ja sagst zu ihm. Und dann möchte ich für dich beten, dass du seinen Heiligen Geist empfängst, sein neues Leben in dir. Halleluja. Und ich möchte einfach sehen, wer von euch möchte gerne jetzt dieses Gebet mit mir mitbeten, dann streck einfach deine Hand aus, okay? Gott sieht eure Hände überall. Halleluja. Halleluja. Alle, die ihre Hände gehoben haben, ich werde jetzt gleich mit euch beten und dann möchte ich euch auch ganz kurz die Hand auflegen. Deswegen, wenn ihr noch nicht hier vorne seid, wenn du jetzt deine Hand gehoben hast, komm einfach ganz schnell noch dazu, hier nach vorne, auch von hinten raus, aus den Reihen, komm ganz schnell nach vorne, weil ich möchte gern mit dir und für dich beten und wir wollen zusammen ein Gebet sprechen. Wir wollen es zusammen laut sprechen. Ich möchte es dir laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach und dann möchte ich dir persönlich die Hand auflegen und heute ist der Tag, an dem du hier nach Hause gehen kannst und sagen kannst, ja, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Komm ruhig näher nach vorne, komm ruhig näher nach vorne, komm ruhig näher nach vorne, sodass auch alle, die von hinten noch kommen, Platz haben. Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und ich möchte einfach ein Gebet laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach, mit dem du einfach diese Entscheidung festmachst, weil das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er sein Herr ist, der wird errettet werden. Deswegen ist dieses Bekenntnis deines Mundes auch so wichtig. Halleluja. Wow. Wow, so viele sind gekommen. Halleluja. Halleluja. Gib mir mal all denen, die jetzt nach vorne gekommen sind, einen kräftigen Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ihr alle, die hier vorne seid, schließt einfach mal eure Augen. Und auch alle, die im Raum sind, schließt einfach alle eure Augen. Und ihr könnt sie einfach auch mit unterstützen, indem ihr dieses Gebet mitbetet. Und ich bete es einfach laut vor. Und insbesondere ihr hier vorne, sprecht es laut nach. So laut ihr könnt. Sagt einfach, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich kennen. Ich will dich kennen. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich war ein Sünder. Ich war ein Sünder. Und ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast als meinen Erlöser. Danke, Jesus, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich leben kann, damit ich ein Kind Gottes sein kann. Und jetzt sag ganz laut: Herr Jesus Christus, ich nehme dich auf als meinen persönlichen Herrn. Von heute an gehört mein Leben dir. Ich folge dir nach. Ich schaue auf dich und damit auf meinen Vater. Komm mit deinem Heiligen Geist gerade jetzt in mein Leben und mach du mein Leben neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt halt deine Augen geschlossen und ich lege dir einfach ganz kurz die Hand auf, als diese Bestätigung, dass jetzt der Heilige Geist deinem Geist diese Klarheit und diese Gewissheit gibt. Dir ist vergeben durch das Blut Jesu Christi alles, was du falsch gemacht hast. Jede Trennung ist aufgehoben und sein neues Leben ist jetzt in dir wirksam. Sein neues Leben ist jetzt in dir wirksam. Du bist seine geliebte Tochter. An dir, geliebter Sohn, hat er Gefallen gefunden. Halleluja. Nichts und niemand kann dich mehr trennen. Nichts und niemand kann irgendjemand von euch noch trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Nichts und niemand, nichts und niemand. Ihr seid seine Kinder. Weißt du, das Wort Gottes sagt, wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Weißt du, du kannst diese Sicherheit haben, nicht aufgrund dessen, was du vielleicht fühlst oder nicht fühlst, sondern aufgrund dessen, was das Wort Gottes sagt. Er sagt, wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Da ist diese Sicherheit, weil Gott es gesagt hat. Halleluja. Halleluja. Gott spricht es dir heute zu. Gott spricht es dir heute zu. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er sagt zu dir, ich gehöre dir von heute an. Und du gehörst mir. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Für das neue Leben, das sich jetzt ausbreitet. Danke, Herr, für die Fülle und die Kraft deines Heiligen Geistes. Gerade jetzt. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. Gott dient euch, Gott begegnet euch ganz persönlich. Und gerne beten wir noch weiter auch für euch persönlich. Und da, wo der Heilige Geist gerade am Wirken ist in eurem Leben. Bin noch jemand vergessen? Ich hatte schon für sie gebetet, ja. Ich hatte schon. Halleluja. Halleluja. Und wir haben ganz liebe Mitarbeiter, die einfach noch bereit sind, für euch weiter zu beten. Und euch weiter zu dienen. Und die stehen jetzt gerade um euch herum auch. Und wenn ihr das einfach möchtet, wenn ihr einfach noch gerne weiter einfach gebeten möchtet und euch persönlich dienen lassen möchtet, ihr könnt euch einfach mal umdrehen. Und die wollen euch auch was Kleines schenken noch. Die haben was auch mitgebracht. Ja. Meldet ihr euch mal ihr Mitarbeiter, weil die stehen da hinten, genau. Am besten ihr folgt einfach der Astrid. Folgt einfach der Astrid, okay? Du gehst einfach, die Astrid winkt mit der Hand. Folgt ihr einfach, okay? Folgt ihr einfach da, wo sie hingeht. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und wir geben einfach Jesus und einfach diesen wunderbaren, kostbaren Kindern Gottes einen kräftigen Applaus. Und wir sagen herzlich willkommen in der Familie Gottes. Amen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Wow. Wow. Ist Gott nicht gut? Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Und er liebt dich. Und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Du hast einen Platz. Sag zu deinem Nachbarn, du hast einen Platz im Herzen des Vaters. Und ihr habt übrigens auch einen Platz hier im Raum, wenn ihr noch steht hier hinten. Die Ordner zeigen euch Plätze, ja, wo noch Plätze frei sind, weil es sind einige, die noch stehen. Neben wem ist jetzt gerade noch ein Platz frei? Winkt einfach mit der Hand, wenn neben euch noch ein Platz frei ist, sodass jeder, der jetzt noch steht, einfach einen Platz findet. Hier in der Mitte ist noch ein Platz frei. Ihr Ordner, könnt ihr das ein bisschen koordinieren? Könnt ihr ein bisschen schauen, dass die einfach hinten stehen, dass jeder einen Platz findet? Winkt nochmal mit der Hand, wenn ihr neben euch einen Platz frei habt, weil da hinten sind immer noch Leute, die Plätze suchen. Ihr Ordner, könnt da hinten jemand schauen, bitte, dass jeder einen Platz kriegt. Okay, Halleluja, weil im Haus des Vaters hat jeder einen Platz. Amen. Da drüben ist noch ein Platz frei. Da drüben ist noch ein Platz. Genau, streck deine Hand, das ist genau, sie läuft darüber. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. So, ihr Lieben, wir wollen, bevor Bobby nochmal kommt und uns dienen wird, wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Und ihr wisst ja, am Schluss gibt es die große Impartation heute, große Zuteilung von allen, von uns allen, als Sprechern dieser Konferenz und auch durch unsere Leiter. Und ihr könnt euch schon mal vorbereiten, ihr werdet wirklich was Mächtiges empfangen. Halleluja. Aber ich möchte euch gern zum Anfang, ich möchte euch hier zum Abendmahl, ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen zum Anfang. Und zwar Johannes 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29, da heißt es. Und ich lese es einfach mal in der, ja, oder ja, ich lese einfach so, wie es in der Elberfelder steht. Erstmal, da heißt es, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen und er spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Amen. Und in der King James Version im Englischen steht da dieses Wort, behold the Lamb of God. Und dieses Behold im Englischen drückt besser aus eigentlich, was im Griechischen da steht. Ich habe mir nämlich mal im Griechischen das rausgeschrieben. Im Griechischen dieses Wort seht das Lamm Gottes oder siehe das Lamm Gottes ist horao, heißt horao. Und es heißt so viel wie sehen, erleben, erfahren, im Geist anschauen, hinschauen, betrachten, in sich aufnehmen. Amen. Weißt du, Gott will, dass wir das Lamm sehen. Warum hat Jesus uns das Abendmahl gegeben? Ihr könnt übrigens unter eurem Stuhl sind diese Becherchen, ja. Die könnt ihr schon mal nehmen. Warum hat Jesus uns das Abendmahl gegeben? Es gibt viele verschiedene Gründe natürlich. Aber weißt du, einer der Gründe ist, er hat gesagt, dies tut, so oft ihr es esst und trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, er wollte, dass wir auf ihn schauen, dass wir ihn vor Augen haben. Im Abendmahl wird dir das Lamm Gottes vor Augen gestellt. Denn das Lamm Gottes, wie von euch wissen, das Lamm Gottes ist geschlachtet worden für uns. Amen. Geschlachtet, sagt die Offenbarung, vor Grundlegung der Welt im Geist geschlachtet worden für uns. Vor 2000 Jahren im Sichtbaren geschlachtet worden für uns. Und als Johannes in der Offenbarung den Thron Gottes sah, also das Zentrum der Herrlichkeit, darüber schreibe ich übrigens in meinem neuesten Buch, im Zentrum der Herrlichkeit, als Johannes in dieses Zentrum der Herrlichkeit hineinschaute, da heißt es Offenbarung Kapitel 4 und Offenbarung Kapitel 5 heißt es inmitten des Thrones. Also sozusagen im Zentrum des Zentrums. Ja, der Thron Gottes ist das Zentrum der Herrlichkeit, stimmt ihr mir zu? Und Johannes schaut auf den Thron Gottes und dann sagt er, inmitten des Thrones, also im Zentrum, also das ist typisch Vision, Offenbarung, du kannst Dinge hinter den Dingen sehen. Und er sah praktisch inmitten des Thrones, also im Thron drin, im Zentrum des Zentrums, sah Johannes das Lamm Gottes. Amen. Er sah das Lamm, das geschlachtet wurde für unsere Sünde. Mit anderen Worten, er sah symbolisch den zerbrochenen Leib von Jesus, der für unseren Leib zerbrochen wurde. Er sah symbolisch für uns das vergossene Blut von Jesus, das für uns vergossen wurde, damit wir Leben haben können. Weißt du, das ist das ewige Leben. Also wie viel mehr können wir glauben, dass wenn wir regelmäßig das Abendmahl zu uns nehmen, nicht als eine religiöse Handlung, sondern wirklich indem wir uns das Lamm Gottes vor Augen führen, wie von euch können glauben, dass das durchaus unser Leben verlängern kann? Auch im Natürlichen, Amen. Also sein Leib wurde zerbrochen für uns, damit unser Leib ganz wird. Aber Johannes der Täufer hat gesagt, sieh es. Behold, seh es an, seh das Lamm Gottes, hab es vor Augen, verstehst du? Sieh nicht nur diesen Becher, sieh nicht nur diese mehr oder weniger schöne Oblate hier und diesen mehr oder weniger leckeren Saft. Also darum geht's nicht. Ich bin nicht so ein Freund von diesen künstlichen Dingern, aber wir können es nicht anders machen bei so vielen Leuten, wenn wir das alles eingießen würden, das würde einfach zu lang dauern. Amen. Aber weißt du, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wie es schmeckt, okay? Nur zur Info. Sondern es geht darum, was du siehst. Was siehst du vor Augen? Was hast du vor Augen? Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnahm. Sieh den, der für dich zerschlagen wurde. Sieh den, der für dich geschlachtet wurde. Sieh den, der für dich geblutet hat, damit du ganz werden kannst. Ist das nicht der Hammer? Amen. Was du dies tut, so oft ihr es esst, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis, hat Jesus gesagt. Und je öfter du es tust, umso leichter ist es für dich, ihn vor Augen zu halten. Das Lamm vor Augen zu halten. Es ist nicht eine religiöse Handlung, ich sag's nochmal. Also nicht so eine heilige religiöse Handlung, okay, wo keiner mehr so genau weiß, was es eigentlich ist. Also so, war neulich wieder bei einer Konfirmation und dann bei so Konfirmationen, dann im Vorfeld, dann wird das erste Abendmahl gemacht. Ich hoffe, dass diejenigen, die das gemacht haben, dass sie wirklich verstanden haben, was sie da machen, verstehst du? Und nicht nur eine Tradition, okay, jetzt gehöre ich zu irgendeiner Kirche und jetzt mache ich das halt. Nein, Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes. Sieh es vor Augen. Halleluja. Du darfst jetzt einfach mal die oberste Folie wegnehmen und dir die Oblate nehmen, den zerbrochenen Leib. Halleluja. Jesus hat es gesagt in Lukas 22, 19. Er hat gesagt, beziehungsweise Lukas sagt, er nahm Brot, er dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Also in dem Moment, wo du es im Glauben siehst oder im Glauben diese Oblate siehst, siehst du den zerbrochenen Leib von Jesus, der für dich zerbrochen wurde. Ich weiß nicht, was heute Morgen vielleicht noch dein Gebrechen ist oder wo du dein Leib vielleicht noch Heilung brauchst. Weißt du, sieh den für dich zerbrochenen Leib durch seine Striemen, durch seinen zerbrochenen Leib, sagt das Wort Gottes, ist uns Heilung geworden. Und ich glaube daran, dass das alles, was bisher noch nicht geheilt wurde an diesem Wochenende, sind schon so viele Wunder passiert. Und ich habe schon so viele Zeugnisse gehört. Gestern Abend kamen noch Leute zu mir und haben gesagt, ja, heute Nachmittag bin ich geheilt worden an den Augen. Die Punkte sind weg, der Schleier ist weg, was auch immer. Weißt du, so viele Dinge, die passiert sind während dieses Wochenendes. Aber weißt du, was vielleicht noch nicht passiert ist? Sieh es im zerbrochenen Leib. Amen. Er hat es auf sich genommen und durch seine Striemen bis du geheilt. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Leib hast schlachten lassen. Wir danken dir, Herr, dass du das Lamm geworden bist, geschlachtet vor Grundlegung der Welt für uns, Herr. Zerschlagen für uns, um unsere Sünden willen und durch deine Wunden ist uns Heilung geworden. Dies ist dein Leib. Und in diesem Bewusstsein nehmen wir ihn in uns auf. Wir nehmen dich in uns auf. Wir sehen das Lamm im biblischen Sinn. Das heißt, nicht nur sehen mit unseren Augen, sondern wir nehmen es in uns auf. Wir nehmen dein Leben in uns auf. Dein neues Leben, dein Leben der Heilung. Halleluja. Lass es uns zusammen essen in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe im Geist, Gott heilt gerade jemanden und du hattest, wie so, ich weiß, wie nennt man die Dinger, die man da mit dem Herzen so durchführt zum Herzen hin, um die Arterien zu erweitern, Stents, ja. Und Gott berührt dich an deinem Herzen gerade jetzt, er heilt dein Herz in Jesu Namen, setzt die göttliche Ordnung frei in deinem Herzen in Jesu Namen. Bei jemand anders sehe ich, da ist eine Niere, die nicht richtig funktioniert hat, bis zu diesem Zeitpunkt und Gott berührt deine Niere gerade jetzt, empfang es in Jesu Namen. Jemand hat auch Steine im Nierenkanal und in Jesu Namen, die lösen sich auf und sie werden übernatürlich ausgeschieden durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Jemand anders hat Makuladegeneration bei den Augen und jetzt in Jesu Namen spreche ich dir Heilung zu, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Empfang seine heilende Kraft jetzt, die fließt durch die Wunden von Jesus in dein Leib hinein. Jemand anders hat immer so ein Klicken hier im Kieferknochen, das ist ein Problem, das ist so ein Syndrom einfach mit deinem Kiefer. Und Gott berührt jetzt deinen Kiefer in Jesu Namen. Streck dich einfach aus, wenn du seine heilende Kraft gerade jetzt brauchst. Egal was es ist, egal ob ich spezifisch ausrufe, also durch seine Striemen ist die Heilung geworden. Ich spreche dir es zu, spreche es deinen Organen zu, ich spreche es deinen Innereien zu in dem Namen Jesus. Ich spreche es deinen Knochen zu, ich spreche es deinen Gelenken zu, ich spreche es deiner Knorpelsubstanz zu, ich spreche es deinen Nerven zu, deinem Gewebe zu, ich spreche es deinen Bändern, deinen Sehnen zu, in dem Namen Jesus, sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel, so jetzt auf Erden. Empfang es, da wo du bist und Schmerzen verlassen dich gerade jetzt. Dinge, die nicht hineingehören in deinen Körper, sie werden jetzt behoben, das sind Engel. So, Gott hat mir mal gezeigt, dass bei meinem Dienst ein Engel dabei ist, der ist wie so ein Handwerker. Wie so ein Handwerker, der macht kreative Wunder. Der ist dafür zuständig, wenn Metall sich zum Beispiel auflöst. Gestern Nachmittag saß eine Frau bei uns drüben am Tisch und sagt mir, gerade gestern hat sich Metall in ihrem Arm aufgelöst. Sie kann es nicht mehr tasten. Da war eine Schraube, da war ein Draht, sie kann es nicht mehr tasten. Gott hat es aufgelöst gestern. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Weißt du, das sind Engel, die diese Dinge bewirken. Das sind kreative Engel, die im Raum sind, die schrauben und die tun und die machen. Halleluja, preis den Herrn. Manchmal kann es sein, dass es sogar kurz wehtut, wenn die Engel deine Knochen in die richtige Ordnung bringen. Ich habe mal für eine Frau gebetet, die hatte sich ganz frisch den Knöchel total gebrochen, wirklich also gesplittert und so weiter. Und ich habe für sie am Telefon gebetet und als ich anfing für sie zu beten, fing sie an zu schreien. Und tatsächlich war es so, sie ging dann zum Arzt, sie hat dann aufgehört mit Schreien, der Schmerz war dann weg, sie ging zum Arzt und der Arzt hat gesagt, irgendjemand hat ihren kompletten Knochen in die richtige Ordnung gebogen. Und es war bereits verheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Das waren die Engel. Amen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Es ist Heilung im Raum für deinen Körper heute Morgen. Danke, Jesus. Sag, ich empfange es in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und dann heißt es in Johannes weiter, in Lukas weiter, Lukas 22, Vers 20, ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und du darfst jetzt die zweite Folie aufmachen. Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, aber du kriegst es hin. Halleluja. Die Engel helfen dir. Halleluja. Danke, Jesus. Weil wenn wir jetzt einfach dieses Blut Jesu, diesen Becher vor Augen haben, diesen Kelch vor Augen haben, dann lasst uns wirklich das Blut Jesus sehen, weil Jesus hat gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Ja? Das heißt, hier ist sein Blut, hier ist sein Leben. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Wow, wie viele von euch wollen das Leben von Jesus in sich haben? Ja, du hast es in dir, weil du Jesus aufgenommen hast. Aber Jesus hat gesagt, seht das Lamm Gottes. Amen. Seht das Lamm Gottes. Richtet euch darauf aus. Macht euch bewusst, was er für euch getan hat. Und nehmt sein Leben in euch auf. Und das wollen wir jetzt tun. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein für uns vergossenes Blut. Wir danken dir, Herr, dass wir durch dein Blut neues Leben haben, denn dein Leben ist im Blut. Herr, wir sind mit dir gestorben am Kreuz, mit dir mitgekreuzigt, unserem alten Menschen nach. Unser alter Mensch wurde mit dir begraben, Herr. Aber wir sind mit dir auferstanden zu einem neuen Leben, Herr. Halleluja. Der alte Georg oder der alte Andreas oder die alte Irme oder wer auch immer lebt nicht mehr, sondern ein neuer ist auferstanden. Amen. Und damit verbinden wir uns und das nehmen wir auf in uns und das halten wir uns vor Augen und wir danken dir dafür. Vater, in Jesu Namen. Amen. Lass uns trinken. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vereinigt mit seinem vergossenen Blut, vereinigt mit seinem Leben, neu gemacht. Sieh das Lamm Gottes, sieh es vor Augen, ja. Wow, wir danken dir. Im Zentrum der Herrlichkeit. Weißt du, in diesem Moment sind wir definitiv im Zentrum der Herrlichkeit. Im Zentrum des Thrones Gottes, im Zentrum des Herzens Gottes. Das ist das Zentrum des Herzens Gottes, das Lamm Gottes. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Svetlana, gibst du mal kurz das Wort weiter, das du vorher hattest? Svetlana, wo ist sie? Ah, die ist draußen. Oh, schade. Okay, weil sie hatte vorher ein Wort gehabt, das war interessant. Sie hat gesehen, zuerst hat sie die, hier im Lobpreis, sie hat gesehen die Stufen, die zum Thron Gottes hochgehen. Und dann hat sie plötzlich gesehen, wie diese Stufen ersetzt wurden durch einen Aufzug. Amen. Und da war es so, in einem Moment waren wir da. Amen. In einem Moment bist du in der Herrlichkeit Gottes, weil in Christus bist du versetzt an himmlische Orte. Amen. Sag mal, ich bin schon da. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wo du bist heute Morgen, aber ich bin da. Ich bin da im Zentrum der Herrlichkeit. Amen. Ich bin da in seinem Herzen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, jetzt lasst uns heute Morgen nochmal Bobby ganz herzlich willkommen heißen. Bobby Connor, Prophet Bobby Connor. Du weißt, Halleluja, wenn wir einen Propheten empfangen in eines Propheten Namen, werden wir eines Propheten Lohn empfangen. Er wird jetzt gleich noch etwas mit uns teilen. Dann werde ich nochmal kommen und werde erklären, wie wir das machen mit der Zuteilung. Und dann gibt's heute Morgen einfach auch die Zuteilung wie versprochen. Und aber jetzt hör gut zu, was er uns noch zu sagen hat. Der Josu übersetzt ihn. Wir brauchen zwei Mikrofone hier bitte. Und am besten ihr kommt hier nach oben. Maybe you come up here, because otherwise in the far back over there they won't see you. So, okay. Halleluja. Thank you. You ready? Bereit? Isn't it great to be born again? Ist es nicht wunderbar, von neuem geboren zu sein? I'll tell you, it is amazing. Ich sag dir, das ist toll. We should never ever forget. Wir sollten nie vergessen. Salvation. Unsere Erlösung. Aren't you glad we're going to heaven? Bist du nicht froh, dass du in den Himmel gehst? Says I have not seen. Das heißt, die Augen haben es nicht gesehen. Ear has not heard. Ohren haben es nicht gehört. Neither has entered into the heart of man. Oder ist auch nicht ins Herz eines Menschen gekommen. The things that God has prepared for those that love Him. Die Dinge, die Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. I mean, heaven is real. Der Himmel ist real. It's marvelous. der ist wunderbar. And God wants you to spend eternity with him. Und Gott möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. I can get tired of people in a few days. Nach ein paar Tagen schon von Menschen die Schnauze voll. But God wants to spend eternity with you. Aber Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. That's amazing, isn't it? Das ist wunderbar, nicht? Yeah. All right. Now, we're going to talk about some stuff. Wir werden über ein paar Dinge reden. If you've got your Bible, turn if you will to Romans chapter 13, also, starting with verse 11. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann Thank geh you. Mit mir zu Römer 13. Wir fangen bei Vers 11 an. All right. It might be just as easy for you to read it. Can you read it? Okay. Gleich reading and translating. Yes, it's Romans 13, verse 11. Außerdem wisst ihr, dass was eine kritische Stunde das ist. Es ist höchste Zeit jetzt für euch aufzuwachen aus eurem Schlaf und zur Realität aufzuwachen. Denn die Erlösung, die endgültige Befreiung ist näher zu uns, als wir es zuerst geglaubt hatten. Und wir vertrauen darauf in Christus, dem Messias. All right, wasn't that easy? War das nicht einfach? I'll just say it in English. Besides this, you know what a critical hour this is. How it is high time now for you to wake up out of your sleep, rouse to reality. Say it, rouse to reality. Also aufstehen zur that Realität. That means understand the circumstances and situation we're facing. Das heißt, zu verstehen die Umstände, mit denen wir konfrontiert sind. The body of Christ around the world needs to rouse to reality. Der Leib Christi in der Welt muss aufstehen zur Realität. It says for final salvation, denn die Erlösung is nearer to us now than when we first believed, adhered to, trusted in Christ the Messiah. Ist uns näher, als wir es zunächst geglaubt haben und wir vertrauen auf den Messias. Verse 12 says, the night is far gone. Im Vers 12 heißt es, die Nacht ist vorbei. The day is almost here. Der Tag ist schon fast da. Let us fling away from us the deeds of darkness. Lass uns die Taten der Dunkelheit ablegen. And put on the whole armor of light. Und die Rüstung des Lichts anziehen. I like that, don't you? Ich mag das. Okay. Magst du es auch? Let us live. Lass uns leben. And conduct ourselves. Und uns so führen. Honorably. In Ehre and becomingly, und zunehmend yeah. As in the open light of day, wie im Licht des Tages, not in reveling and drunkenness and debauchery, nicht in Trunkenheit und Unmoralheit und so weiter. Means live clean and pure. Also es heißt, lebe rein und sauber. I like that. Das mag ich. Look at number 14. Schau zu Vers 14. But aber clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Kleidet euch mit dem Herrn Jesus Christus, the Messiah, dem Messias. And make no provision for indulging in the flesh. Und macht euch keine Pläne ins Fleisch zu gehen. But put a stop to thinking about the evil cravings of your nature. Sondern stoppe diese bösen Gedanken oder dieses böse Verlangen deiner physischen Natur. He's saying it's a serious time we're living in. Er sagt, es ist eine kritische Zeit, in der wir leben. And we need to clean up our life. Und wir müssen unser Leben ein bisschen aufräumen. We're going to be standing before Almighty God one day. Wir werden vor dem allmächtigen Gott stehen eines Tages. And we're going to have to give an account of how we've lived our life. Und da müssen wir Verantwortung dafür übernehmen, wie wir unser Leben gelebt haben. It's a fearful thing to fall in the hands of a living God. Das ist etwas Furchterregendes, in die Hände eines lebenden Gottes zu fallen. There's some super seeker friendly churches. Es gibt so Gemeinden, die sich sehr auf neue ausrichten oder auf I don't like Ungläubige. Ich mag das nicht so sehr. They don't preach the pure gospel. Weil sie predigen dann nicht mehr das reine Evangelium. They're people pleasers. Sie wollen den Menschen gefallen. And they'll say something like this. Und sie sagen Dinge wie so diese. Oh, it doesn't matter how you live. Ah, es ist nicht so schlimm, nicht so wichtig, wie du lebst. God knows that we're weak. Gott weiß ja, dass wir schwach sind. And you can go ahead and sin. Und du kannst schon einfach weiter sündigen. And God will forgive you. Und Gott wird dir das alles vergeben. No, he won't. Nein. No, he won't. Nein, wird er nicht. Your Bible says, die Bibel sagt, if we sin willfully, Wenn wir im vollen Willen sündigen, after we receive the knowledge of sin, nachdem wir die Erkenntnis der Sünde there remains empfangen haben, no more sacrifice for that sin, dann gibt's kein Opfer für diese Sünde. But a fearful looking of fiery indignation which will devour the adversary. It says, but there's going to come, it says, a fearful looking of fiery indignation, the judgment of God, and it's going to devour the adversary. Also, da kommt dann halt das Gericht Gottes, das diesen Feind verschlingen wird. So don't you listen to these guys and gals that say, it's okay. Also hör nicht diesen Leuten zu, die sagen, ja, es ist schon alles okay. Es ist nicht okay. The Bible says, die Bibel sagt, truth has fallen in the street. Die Wahrheit fällt auf die Straße. Therefore, there's no judgment in the land. Und deswegen gibt's kein Gericht im Land. You say truth has fallen in the street. Du sagst, die Wahrheit fällt auf die Straße. Ja. The truth of the word of God. Ja, die Wahrheit des Wortes Gottes. Has fallen in the street. Ist auf die Straße gefallen. You say, well, what do you mean? Aber was heißt das? I mean, when a preacher will get up. Das heißt, wenn der Prediger and kommt say to his congregation, und zu seiner Gemeinde sagt, it's okay for a man to marry a man. Es ist in Ordnung, wenn ein Mann einen Mann heiratet. No, it's not. Nein, ist es nicht. God said it's an abomination. Der Herr sagte, es ist ihm ein Gräuel. The Bible does not say it's okay for a woman to marry a woman. Die Bibel sagt, es ist nicht okay für eine Frau zu heiraten. We've got to watch out. Wir müssen da aufpassen. We've got to understand the seriousness of the hour we're living. Wir müssen verstehen die Ernsthaftigkeit der Stunde, in der wir leben. To wake out of our slumber. Und es ist höchste Zeit, aus unserem Schlummer aufzuwachen und der Realität entgegenzutreten. Put on the Lord Jesus Christ. Und den Herrn Jesus Christus anzuziehen. And make no provision for the lust of the flesh. Und der Sünde einfach oder dem Fleisch einfach keinen Raum zu geben. Say this. This is serious times. Sag, das sind ernste Zeiten. Yes, it is. Now, I got some good words. Aber ich habe auch noch ein paar gute Worte. You guys all right up there? Geht's euch gut da oben? I want you to go to Colossians chapter 1. Ich möchte, dass ihr in Kolosser Kapitel 1 mit mir geht. Colossians chapter 1. Kolosser Kapitel 1. And here's what happened. Und da heißt es das. The Lord said to me. Der Herr hat mir gesagt. It was one of the most exciting words I'd heard from the Lord. Das ist eines der aufregendsten Worte, die ich vom Herrn je gehört bekommen habe. He said, "Bobby." Er sagte, "Bobby." Tell the people. Sag den Leuten. I'm getting ready. Ich mache mich bereit. To answer the prayer Paul prayed in Colossians chapter 1. Das Gebet zu erfüllen, das Paulus im Kolosserbrief gebetet hat. Jesus told me. Jesus hat mir gesagt, to tell you, dass ich euch sagen soll, he's getting ready, dass er sich bereit macht, to answer the prayer Paul prayed in Colossians chapter 1. Das Gebet, das Paulus in Kolosser 1 gebetet hat, zu erfüllen. If you read that prayer, wenn du das Gebet you're gonna liest, go, yes, yes. Dann wirst du sagen, ja, ja. Let's read the prayer Paul prayed. Lass es uns lesen. But hold it. There's a stipulation. Da gibt's noch etwas. There's a stipulation. Da ist noch eine Verstopfung. You're going to have to meet the requirement. Du musst die Erfüllung Voraussetzung erfüllen. You're going to have to meet the requirement to receive the promise. Du musst die Voraussetzung erfüllen, um diese Verheißung zu erlangen. You say, what is the requirement? Und du fragst, was ist die Voraussetzung? You've got to fall wildly in love with the Holy Spirit. Du musst dich in den Heiligen Geist verlieben. Wildly in love with the Holy Spirit. Ganz wild in Liebe mit dem Heiligen Geist. You're going to have a burning, zealous love for the Holy Spirit. Du musst eine brennende, eifernde Liebe für den Heiligen Geist haben. Then you can get the answer to this prayer. Und dann kannst du die Antwort zu diesem Gebet Colossians chapter 1. Kolosser Kapitel 1. Let's see, Paul had received some information from one of the church planters he had sent. Here we go. Also er hat da Informationen von einem seiner Gemeindebauer erhalten. Und this man's coming back and he's reporting to Paul about the church that's been planted. Und der Mann hat ihm über die Gemeinde berichtet, die dort gebaut wurde. Start with verse 8. Also wir fangen an in Vers 8. Also, auch he informed us, hat er uns informiert, of your love in the Holy Spirit. Über eure Liebe im Heiligen Geist. That's a little weak. Das ist ein bisschen schwach. It means your burning, zealous love for the Holy Spirit. Das heißt, deine brennende, eifernde Liebe für den Verse Heiligen 9. Geist. Vers 9. For this reason, aus diesem Grund. What reason? Welchem Grund? Your burning, zealous love for the Holy Spirit. Deine brennende, eifernde Liebe für den Heiligen Geist. We also, from the day we heard of it. haben wir auch von dem Tag, an dem wir davon gehört haben, what? Your burning, zealous love for the Holy Spirit. Von was? Von deiner brennenden, eifernden Liebe für den Heiligen Geist. Have not ceased to pray and make special requests for you. Haben wir nicht aufgehört zu beten und spezifische Anforderungen für euch zu machen? Oh boy. Oh wow. Paul's making special requests. Paulus macht spezielle Anfragen. Für die, die brennend und eifernd in Liebe sind mit dem Heiligen Geist. What's he praying? Was betet er? Asking, bittend, that you may be filled with the full, deep, clear knowledge of God's will. Dass ihr gefüllt seid mit dem vollen, tiefen und klaren, mit der vollen und tiefen, klaren Erkenntnis von seinem Willen. How many of you want that? Wer von euch möchte das? The full, deep, clear knowledge of the will of God. Das volle, tiefe und klare die Erkenntnis von seinem Willen. In all spiritual wisdom and comprehensive insights. In aller geistlicher Weisheit und umfänglicher Einsicht. Mm-hmm. Into the ways. In die Wege. And the purposes of God. Und Bestimmungen Gottes. And in understanding. Und in Verständnis and discerning und Unterscheidung der geistlichen Dinge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Look möchte the next ich. Thing happen. Sieh, wie es weitergeht. Vers 10. That you may what? Dass ihr wandeln mögt. That you may walk and live and conduct yourselves. Wandeln, leben und euch führt. In a manner worthy of the Lord. In einer Weise, die dem Herrn würdig ist. Yeah. Fully pleasing to him, die ihm Wohlgefallen bringt, and desiring to please him in all things, und dass ihr euch verlangt, ihm in allem Wohlgefallen zu bringen. Here it is, bearing fruit, und Frucht bringt, in every good work, in jedem guten Werk, and steadily growing, und immer zu wächst, and increasing in, und zunehmend, and by the knowledge of God, und durch die Erkenntnis Gottes, with fuller, mit voller deeper, tiefer, clearer, und klarer insights, Einsicht and acquaintances, und and recognition. Erkenntnis und how many of you want this? Wer von euch möchte das? It's, listen, hört mal zu. It's absolutely amazing. Das ist unglaublich. Understanding more about God. Mehr von Gott verstehen. Understanding the deep mystical things of God. Die tiefen Dinge Gottes zu verstehen. Bearing fruit in every good work. Überall Frucht zu bringen. Steadily growing and increasing. Immer wachsen und zunehmen. Becoming mature. Reif werden. See, this is available. Sorry, das ist. If it's available, das ist verfügbar. If we meet the requirement, wenn wir die Voraussetzung erfüllen. What's the requirement? Was ist die Voraussetzung? Huh? Burningly zealous for the Holy Spirit. Brennend, eifernd für den Heiligen Geist. This I can take the Holy Spirit. That you're not going to get in on this prayer. If you don't honor the Holy Spirit and receive him and get excited about him, you won't get the benefits of this prayer. Also wenn du nicht für den Heiligen Geist brennst, dann wirst du it die Vorzüge dieses Gebetes nicht bekommen. Das ist die Voraussetzung. All right. We pray. This is verse 11. Und jetzt sind wir bei Vers 11. We pray. Wir beten. That you may be invigorated. Dass ihr von innen erfüllt seid. Invigorated. Mit in Kraft gestärkt. It means stirred up from the inside out. Also vom Innen her aufgeschüttelt sein oder gekräftigt sein. Say invigorated. Sag von innen. It means stirred up from the inside out. Das heißt vom Innen heraus gekräftigt heißt. See, the world tries to get stirred up. Die Welt versucht das auch zu bekommen. Die versuchen das mit Alkohol dann. That's not what we're talking about. Aber davon reden wir nicht. We're talking about being stirred up. Wir reden davon, by the Holy Spirit. Gekräftigt sein vom Heiligen Geist. See, the world, they try to get invigorated by running a line of cocaine. Die Welt versucht das vielleicht That's zu bekommen, not what we're talking indem about sie here. Sich eine Kokain nehmen. Aber davon reden wir nicht. We pray that you may be invigorated. Wir beten, dass ihr gestärkt werdet und gestärkt werdet all glory, mit aller Herrlichkeit, to exercise every kind of endurance and patience and perseverance with forbearance and joy, dass ihr alle Schwierigkeiten durchhalten könnt mit Geduld und ertragen in Freude. Now, I don't know how you could turn down such an offer as this. Ich weiß nicht, wie man so ein Angebot ausschlagen könnte. Do you? Look at number 11, for we pray that you might be invigorated, strengthened. Yeah. Listen. Hört zu. He told me, Jesus told me to tell you. Jesus hat mir gesagt, ich soll euch sagen. If you meet the requirement, wenn ihr diese auch Voraussetzung erfüllt, this prayer will be for you. Dann wird das Gebet für dich sein. You say, well, Du sagst, Okay. Now we gotta really honor the Holy Spirit. Wir müssen den Heiligen Geist wirklich ehren. You ought to read what Jesus says about the Holy Spirit. Ihr müsst mal lesen, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. When the truth-giving Spirit comes, he's going to guide us in all truth, the whole truth, the full truth. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, dann wird er uns in alle Wahrheit führen. We can't grasp a single thing from the Word of God without the Holy Spirit. Wir können eigentlich nichts vom Wort Gottes verstehen ohne den Heiligen Geist. No matter how smart you are, ist ganz egal wie schlau du bist. The Holy Ghost has to reveal the Word of God. Der Heilige Geist muss das Wort Gottes dir offenbaren. The Bible said the natural mind. Die Bibel sagt, der natürliche Verstand. It receives not the things of the Spirit. Der empfängt nicht die Dinge des Geistes. It must be spiritually discerned. Es muss geistlich unterschieden werden. But that's a wonderful promise. Aber das ist eine wunderbare Verheißung. Man. Oh wow. We pray. Wir beten. That you may be invigorated. Dass ihr gestärkt werdet. Strengthened. Ja, gestärkt werden. With all power. Mit What? Aller Kraft. Strengthened with all power. Gestärkt mit aller Kraft. We need power, don't you think? Wir brauchen Kraft, glaubt ihr nicht? We need to cast out devils. We need to change the world. Wir müssen Dämonen austreiben. Wir müssen die Welt verändern. Strengthened with all power. Gestärkt mit all der Kraft. I'm writing a book. Ich schreibe derzeit ein Buch. And it's on all things. Und da geht's alle Dinge. All things. Alle Dinge. I dare you to look in the Bible how many times it talks about all things. Ich fordere euch mal raus, schau mal in der Bibel, wie oft es davon allen Dingen die Rede ist. All things are possible to him that believes. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. I can do all things. Ich kann alles through Christ, tun durch Christus. Who infuses me with inner strength. Der mich mit innerer Kraft erfüllt. Say all things. Sag alle Dinge. All things are working together for good. Wirken zum Besten. To them that love God. Für den, who are called according to His purpose. Und die zu seiner Bestimmung berufen sind. So we're going to write a book about all things. Also da will ich jetzt ein Buch drüber It's schreiben. Pretty inclusive. Das schließt sehr viel mit ein. That's right. Yeah. You doing good? Yeah. I'm glad. Ich bin froh. Yeah. Now here's one. Yeah. Guess what happens most of the time with my interpreters? Weißt du, was ist die meiste Zeit mit meinen Übersetzern passiert? I'll start preaching before they get there. Ich fange an zu predigen, bevor sie überhaupt da sind. And I'll speak in Texican. Und dann spreche ich auf mein Texikanisch. Will hear it in their language. Und sie in ihrer Sprache. This has happened over and over and over. Sie verstehen es auf ihrer Sprache nicht. They'll go, I didn't know you spoke German. Und sie verstehen es in ihrer Sprache und sagen dann, oh, ich wusste gar nicht, dass du Deutsch redest. But when the Holy Ghost comes, aber wenn der Heilige Geist kommt, dann rede ich Deutsch. We've been in foreign places. Listen. Wir waren schon im Ausland. And they would say, he's perfectly spoke our language. Und da haben sie gesagt, er hat unsere Sprache perfekt beherrscht. I was talking Texican, but they heard their language. Und ich habe da mein Texikanisch geredet, That's aber die cool, haben ihre Sprache gehört. I like that. Ich mag das. See, that would put you out of business. Das nimmt mir meinen Job. Yeah. Well, listen. Now, here's what we got to do. Also, das müssen wir machen. We got to really be zealous for the Holy Spirit. Wir müssen eifern nach dem Heiligen Geist. You say, well, Bobby. Du sagst, Bobby. How do I get to know more about the Holy Spirit? Wie kann ich mehr über den Heiligen Geist erfahren? Oh, Jesus says, when He comes. Jesus sagt, the Holy kommt, Spirit, He will guide us in all truth. Der Geist and, boy, wird pretty, uns in alle Wahrheit führen. Look there, I'm in John chapter 16, verse 13. Ich bin in Johannes 16, Kapitel 13. But when He, aber wenn er, the Spirit of Truth, der Geist der Wahrheit, the truth-giving Spirit, der Geist der Wahrheit gibt, wenn er kommt, He will guide you in all truth. Dann wird euch in alle Wahrheit führen. The whole truth, die ganze Wahrheit, the full truth, die volle Wahrheit. For He will not speak His own message. Weil er wird nicht seine eigene Botschaft bringen in seiner eigenen Autorität, sondern er wird euch, was auch immer er vom Vater hört, mitteilen. Und er wird die Botschaft geben, die ihm gegeben wurde. Und jetzt kommt es. And he, Holy Spirit, und er, der Heilige Geist, will announce, will verkünden and declare to you, und erklären the things that are to come, die Dinge, die kommen werden, that will happen, die passieren werden in the future. In der Zukunft. We're going to put all the psychics out of business. Wir werden all diese Wahrsager you aus dem Geschäft nehmen. Get the future from a psychic. Du kannst von so einem Wahrsager nicht die Zukunft vorausgesagt bekommen. Du wirst einen Dämon bekommen. You can get a demon from a psychic, du kannst von den Dämonen bekommen. But you can't get the future. Aber nicht die Zukunft. The Bible just said, die Bibel hat gesagt, the Holy Spirit, der Heilige Geist will show you the future. Wird dir die Zukunft zeigen. Schauen wir da noch mal rein. Okay. Okay. And he, und er, will announce, wird verkünden and declare to you, und erklären zu dir die Dinge, die kommen werden, that will happen in the future, die in der Zukunft passieren werden. Verse 14, and he, Vers 14, und will he, honor er wird ehren and glorify und verherrlichen, mich ehren und verherrlichen, because he will take and receive and draw upon that. That which is mine, weil er wird nehmen und empfangen, was mein ist. He will reveal them, declare them, and disclose them, and transmit them. Und er will sie offenbaren und dir aufzeigen. See, the Holy Spirit is absolutely essential to Bible study. Der Heilige Geist ist wirklich essentiell für die Studie der Bibel. The Holy Spirit is absolutely essential to soul winning. Und er ist auch sehr absolut essentiell, no man um die Seelen zu gewinnen. Keiner kommt zum Vater außer durch seinen Geist. He's indispensable, the Holy Spirit. Er ist unabkömmlich, also man and kann ohne ihn geht's nicht. Optional. Er ist nicht optional. He's absolutely essential. Er ist wesentlich to the Christian life. Für das christliche Leben. Oh, Jesus has a lot to say about him. Und Jesus hat sehr viel zu sagen über ihn. Have you read about what Jesus says? There it is. Habt ihr gelesen, was Jesus sagt? This is John chapter 16, verse 7. Und jetzt sind wir in Johannes Kapitel 16, Vers 7. Jesus talking. Und Jesus spricht dort. However, I am telling you nothing but the truth. Ich erzähle euch aber nichts als die Wahrheit. When I say it is profitable and good and expedient and advantageous for you that I go away. Wenn ich euch sage, dass es profitabel, gut, vorteilhaft für euch ist, wenn ich weggehe. Because if I do not go away, the Comforter, weil wenn ich nicht weggehe, the Counselor, dann wird der Tröster, der Berater, the Helper, der Helfer, the Advocate, der Advokat oder Anwalt, the Intercessor, der Fürbitter, the Strengthener, der Stärker, the Standby, der euch beisteht, will not come unto you, wird nicht zu euch kommen können. In close fellowship, in enger Gemeinschaft. See, the Holy Ghost is absolutely essential. Der Heilige Geist ist essentiell. Look what he called him. He said the Advocate, the Strengthener, the Intercessor, the Standby. Sie, was er ihn alles nennt, also den Advokaten, den Fürbitter, Stärker, Beistand. Yeah. Is that what y'all's Bible says? Sagt es eure Bibel auch? The Holy Ghost is our strengthener. Der Heilige Geist ist der, der uns stärkt. Er ist unser Beistand. He's our teacher. Er ist unser Lehrer. He guides us into all truth. Er führt uns in alle Wahrheit. He tells us about Jesus. Er erzählt uns von Jesus. Nehemiah 9, Vers 20 says, God gave us his good spirit, heißt es, Gott hat uns seinen guten Geist gegeben zu seinen Dienern. The Holy Spirit will tell you what to do. Der Heilige Geist wird dir sagen, was du tun sollst, wenn du zuhörst. Is that true? Stimmt das? You say, well, I'll do whatever I want to. Well, you'll be in a big mess. Du sagst, ich tue, was ich will, aber dann wirst du viel Probleme haben. The Bible said there's a way that seems right unto man. Der Bibel sagt, es gibt Wege, die sehen richtig aus für den Menschen. But the ends of that way is death and destruction. Aber die führen dann nur in Tod und Zerstörung. I'm telling you, we better follow the Holy Spirit. Also ich sage, wir folgen lieber dem Heiligen Geist. The Bible said, straight is the gate. Die Bibel sagt, narrow is the way, weit ist das Tor, aber eng ist der Weg. Find it. We're talking about the way that, to eternal life. Und nur wenige finden es, weil und da geht's um den Weg ins ewige Leben. It's easy to go to hell. Sorry? It's easy to go to hell. Es ist einfach, in die Hölle zu gehen. All you gotta do to go to hell is stay like you're born. Alles, was du tun musst, um in die Hölle zu gehen, ist einfach so zu bleiben, wie du geboren wurdest. The Bible said we're born in sin and iniquity. Die Bibel sagt, wir sind in Sünde und that's why we need to be born again. In Sünde geboren, und deswegen müssen wir von neuem geboren werden. Now it says straight's the gate, narrow's the way that leads to eternal life. Und es heißt, das Tor ist eng und der Weg ist eng, der ins ewige Leben führt. Broad, wide. Und weit. is the road that leads to hell. Ist die Straße, die in die Hölle führt. And many there be that go in there. Und da sind viele, die dorthin gehen. Wow. Now there is a hell. Also es gibt eine Hölle. But you don't have to go there. Aber du musst da nicht hingehen. Here's what I like to ask people. You ready? Das frage ich. Ich frage gerne Leute. Das seid ihr bereit? When you get to where you're going, where you're going to be. Wenn du dahin kommst, wo du gerade hingehst, wo wirst du dann sein? See, you're headed on a journey. Du bist auf einem Weg. Ich bin auch auf dem Weg. When you get to where you're going, where you're going to be. Wenn du dahin gehst, wo du gerade hingehst, wo wirst du dann sein? There's only two destinations. Es gibt nur zwei Ziele. Heaven. Entweder Heaven, Himmel. Or hell. Oder die Hölle. Oh boy. Oh Mann. Whew. Straight is the gate, narrow is the way that leads unto eternal life. Eng ist der Weg, der ins ewige Leben führt. And few there be that find it. Und es gibt nur wenige, die ihn finden. One of the greatest miracles you'll ever see is what happened here today. Eines der größten Wunder, das du je sehen wirst, ist, was hier heute geschehen ist. When a person ist. Headed for hell turns their life to Jesus. Wenn eine Person, die auf dem Weg in die Hölle war, ihr Leben zu Jesus gegeben hat. That's one of the greatest miracles you'll ever see. Das ist das größte Wunder, das du je sehen really wirst. Es ist wirklich wahr. The Bible said there's joy in the presence of God and the holy angels over one sinner that repents. Die Bibel sagt, da ist Freude in der Gegenwart Gottes und unter allen Engeln über nur einen Sünder, der umkehrt. Heaven's real. Der Himmel ist real. Hell is real. Die Hölle ist auch real. And you get to make the choice. Und du kannst dich entscheiden, where you go. Wo du hingehst. There's something God has given us he deems more powerful than his own sovereignty. Da ist etwas, was Gott uns gegeben hat, das er sogar als höher als seine eigene Souveränität erachtet. Was ist denn das? Free will. Einen freien Willen. Free will. Einen freien Willen. He leaves the choice up to you. Er überlässt die Entscheidung dir. Now I'm telling you, God's not willing that any should perish. Ich sag dir, Gott möchte, dass niemand verloren geht. God would have all men to be saved and come to the knowledge of Christ. Gott möchte, dass alle errettet werden und ihn erkennen. But he leaves the choice up to you. Aber er überlässt die Entscheidung dir. Also entscheide ich heute, wem du dienen wirst. Ich sage euch. Du sagst da vielleicht, oh, ich lebe mein eigenes Leben. Ich bin aus Texas. Und ich bin mal zu einem sehr reichen Mann gegangen, um ihm einfach von Jesus zu bezeugen. So, he invites me out to his ranch. Also hat er mich da auf seine Ranch eingeladen. And he drives us out into the ranch, thousands of acres. Und er hat uns da rausgefahren, tausende von Quadratmetern oder Ackern. He's a young man because most of his wealth came from his father. He's a young man. Also er war jung, weil das meiste von seinem Wohlstand kam von seinem Vater. So I said to him. Also habe ich ihn gefragt. I'm here to talk to you about your salvation. Ich bin hier, um über deine Erlösung zu sprechen. What? Und er hat gesagt, was? I'm here to ask you, do you want to know Jesus? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin hier, um dich zu fragen, ob du Jesus kennen möchtest. Here's what he said. Und das hat er gesagt. He said, preacher. Er hat gesagt, Prediger. You see all these cows. Siehst du all diese Kühe dort? Hundreds and hundreds and hundreds of cows. Hunderte von Kühen. On thousands of acres of land. Und tausenden Hektar Land. All of those are mine. All die gehören mir. Then he said, can you see over there? Yeah, the red barn. Kannst du da ganz da hinten? That's where my helicopter is. Das kannst du da ganz da hinten, die rote Scheune. And I get in the helicopter and fly down the airport to get my plane. Kannst die rote Scheune da hinten sehen? Da ist mein Helikopter drin und mit dem fliege ich dann immer zum Flughafen. And he talked about all the wealth he had. Zu meinem eigenen Flugzeug. He talked about all the wealth he had. Also er hat über all das Vermögen, das er hat, gesprochen. All die Investitionen, die er gemacht and hat. Then here's what he said to me. Und dann ready? Hat er das gesagt. Seid ihr bereit? You just tell me why I need this Jesus. Sag mir einfach, warum ich da jetzt noch diesen Jesus brauche. All the cattle, all the land, all the helicopters, all the pile, all the airplanes. All das Vieh, all die Helikopter, all die Flugzeuge, all das Land, was er hat. Warum brauche ich da Jesus? I said, well, one day we're going to stand before him and go to heaven or hell. Dann habe ich gesagt, ja, eines Tages werden wir vor ihm stehen und wir werden entweder in den Himmel gehen oder in die Hölle. The rich man mocked me. Der hat sich dann über mich lustig gemacht. And just that was his last words to me. Just why do I need this Jesus? Und das war so sein letztes Wort. Ja, warum brauche ich denn diesen Jesus? Oh, 3 days later. Und 3 Tage später. He has all kind of man caves built, cottages, and he's in one of his man caves. Also every toy, every trinket ever made that he wanted. He also has. Er hat da so seine Räume, Hobbyräume gehabt, so und so, wo er dann immer war. And und da war er da drin. He had to go to the bathroom. Und dann musste er auf Toilette. He sat down. Er hat sich hingesetzt. And something ruptured in him. Und irgendwas ist dann seinem Körper gerissen. 90% of his blood went down the toilet. Und 90% von seinem Blut ist einfach durch die Toilette. He took a helicopter ride. The hospital came out there to get him. Er hat dann so mit so einem Helikopter rausgefahren und der Krankenhaus ist gekommen, um ihn zu holen. Whiter than a sheet. Weiß wie his blood's down there in the toilet. Weiß wie eine Decke und das ganze Blut rausgelaufen. Sie haben ihn rausgeflogen, mussten ihm Transfusionen geben. Und vor ein paar Tagen hat er noch gesagt, sag mir, warum ich diesen Jesus brauche. Also bin ich zu ihm gekommen im Krankenhaus. Und habe ich gesagt, ja, hier ist die Antwort auf deine Frage, warum du Jesus brauchst. And guess what? He had an attitude change. Und wisst ihr, seine Einstellung hat sich geändert. He got this close to hell. Er war so nah der Hölle gewesen. I'm telling you, ich sag's dir. Boast yourself not of tomorrow, for you don't know what one day will bring. Gib nicht an über morgen, weil du weißt nicht, was der Tag bringen wird. Don't keep putting salvation off. Schieb deine Erlösung nicht nach hinten. Today, if you hear his voice, don't harden your heart. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann kehr um. Hell's real. Die Hölle ist real. Heaven's real. Der Himmel ist real. And you get to punch your ticket. Und du kannst dein Ticket stempeln. You get to choose. Du kannst dich entscheiden. He said, I've set before you life and death, blessings and cursings. Choose life. Du kannst entscheiden zwischen Leben oder Tod. Und ich sag dir, entscheide dich für Leben. Now the devil will say to you. Und der Teufel wird dir vielleicht sagen. Oh, if you receive this Jesus, all your good times are over. Ah, wenn du diesen Jesus empfängst, dann ist all deine die schönen Zeiten sind alle vorbei dann. Let's be honest. Lass doch mal ehrlich sein. There's pleasure in sin, but it's short-lived. Freude in Sünde, aber es ist nur sehr kurz. Es ist nur ganz kurz. The Bible said the way of the transgressor is hard. Die Bibel sagt, der Weg des Übertreters ist schwierig. I've lived long enough to realize this. There's a high cost for low living. Ich habe lang genug gelebt, um das zu sehen, dass es einen hohen Preis zahlt für so niedriges Leben. Yeah. And here's your verse. Und hier ist dein Vers. What has a person prospered if they gain the whole world and lose their own soul? Da heißt, was hat eine Person erlangt, wenn sie die ganze Welt bekommen hat, haben aber ihre Seele verloren haben? Now, let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you're not busy telling people about eternity, wenn du nicht da viel damit zu tun hast, Leute über die Ewigkeit zu reden und Leute in die Ewigkeit zu führen, one day you're going to have to give an account. Dann musst du irgendwann dafür Verantwortung abgeben, dass du nicht für Jesus eingestanden bist. Was? If I tell you to warn the wicked man of his wicked ways, wenn ich dir sage, dass du den bösen Mann vor seinen bösen Wegen warnen sollst, and you don't warn the wicked man of his wicked ways, und du machst das nicht, and that wicked man dies, und dieser böse Mann stirbt, his blood will I require at your hands. Wird sein Blut auch zum Teil auf deinen Händen sein? Now, that's pretty serious, isn't it? Das ist ernst, ja. We need to start sharing the gospel more. Wir müssen das Evangelium mehr mit anderen teilen. Yes, that's right. Das ist, you das say, ist well, stimmt. You know, I don't want to be very pushy. Und du sagst vielleicht, ich you möchte nicht be so, a little more pushy. Ich möchte so keinen Druck auf andere ausüben. We've got to earnestly contend for the faith. Wir müssen für den Glauben einstehen. We've got to tell people the truth about the truth. Wir müssen den Leuten die Wahrheit über die Wahrheit sagen. You guys listening? Hört ihr zu? Watch this. Hört mal zu. We're one of these away from eternity. Und wir sind nur ein solcher Herzschläge weg von der Ewigkeit. Your heartbeat. Das ist dein Herzschlag. You're one heartbeat away from standing before God. Du bist nur ein Herzschlag davon entfernt, vor Gott zu stehen. Und du triffst deine Entscheidung Once hier. Once the grip of death has you, your choices are made. Wenn der Tod dich mal hat, dann sind deine Entscheidungen getroffen. Isn't that something? Ist das nicht was? Remember the rich man in hell lifted up his eyes, being in torment. Als der reiche Mann in der Hölle seine Augen aufgehoben hat in der Qual. Don't ever let some idiot. Lass nie irgendeinen. I may be in hell, but I won't be the only one there. Irgendeinen Idioten, der sagt, ich bin dann vielleicht in der Hölle, aber ich werde nicht der Einzige sein. Hell is not a party. Die Hölle ist keine Party. It's not drinks and cigars for everybody. Es ist kein nicht Getränke und You're Zigarren in für jeden. For eternity. Du wirst für Your flesh is being burned off forever. Dein Fleisch wird für immer brennen. Now, God did not make hell for humans. Gott hat die Hölle nicht für Menschen gemacht. He made hell for the devil and his angels. Er hat die Hölle für den Teufel und seine Engel But gemacht. You let the devil lead your life, you'll end up in hell. Aber wenn du den Teufel dein Leben führen lässt, dann wirst du da enden. I'm telling you. Ich sag's dir. You don't get a mulligan. Du you don't know about golf. You know golf, you get to Golf, in Golf kann man so einen Mulligan hauen. Yeah, that means you get to hit another shot. Das heißt, dass man dann nochmal einen Schlag machen darf. Yes, I used to play golf. Ich habe Golf mal gespielt eine Weile lang. I wasn't very good at it. Aber ich war nicht sehr gut darin. I killed a goose and ich hab da mal eine Gans getötet mit. Knocked a hole. I did. Ja, das knocked mir a hole in a guy's garage door with a golf ball. Hab mit so einem Golfball eine Gans am Kopf getroffen. That's right. I could swing the golf club 126 miles an hour. Und ich konnte den Golfschläger 126 Meilen pro Stunde schleudern. I knocked a sand wedge 218 yards. A what? A sand wedge. I knocked a sand wedge 200. Ich habe einen Sandwich dann 200 Meter weit geschossen. Tiger Woods couldn't do that. Tiger Woods konnte das nicht. I'll tell you how it happened. Ich sag dir, wie das passiert ist. It happened by accident. Das war ich ein Versehen. I was playing in a tournament. Ich war habe in so einem Turnier mitgespielt in Florida. And I'd put suntan lotion on me so I wouldn't burn. Und ich habe so Sonnencreme drauf gehabt. I got hot, the suntan lotion ran down in my eyes. Und mir war heiß und dann ist die einfach so mir die Augen runtergerannt laufen. Und ich konnte nicht mehr wirklich gut sehen. So. Und auch so. We had partners. Wir hatten jeder hat so einen Spielpartner and gehabt. I need to go 218 yards to the green. Und ich musste so 200 Meter ins Grüne hineinschlagen. Pulled out my club. Ich habe dann meinen Schläger genommen. My partner says. Und mein Partner sagt dann so. Can you hit that club that far? Kannst du so weit schlagen? I go yeah. Und ich habe gesagt ja. I thought he was checking my manhood. You know what I mean? Ich dachte, er will so meine Männlichkeit prüfen. Yeah, ich so, ja, ja, das kann ich. So now I'm strut. Und jetzt stehe ich dann so. Wham! Und wum. It goes up, up, up, up. Es geht hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Hits right in front of the green and dribbles on the green. Es geht hoch und landet dann zum Grün und geht dann noch ein paar Meter weit. Und das war mit 200 Meter mit so einem Sandwich. Here's what happened. My partner said, I would have never believed it. Mein Partner hat you could hit a sandwich that far. Mein Partner hat dann gesagt, ja. I said sandwich. I thought I was hitting a five iron. See, my eyes wasn't focused. Yeah, the five looked like an S. Also, er hat dann gesagt, ich hätte nie gedacht, dass du diesen Sandwich so weit schießen könntest. Und ich dachte, ich habe den Ball getroffen. Because I thought I could hit it, I did. Aber meine Augen waren halt nicht fokussiert. Yeah, I'm famous for that and for killing the goose. Und dann habe ich auch noch eine Gans getötet. And some other things. Und auch ein paar andere Dinge. I took a golf. Y'all don't care about this, but I went to a golf pro to take a lesson. Ich bin auch mal zu so einem Golfprofi gegangen, um so eine Lehrstunde zu nehmen. Wenn man das so stehen muss. And guess what? The golf pro, she was a lady. Und es war eine Dame und. She tried to teach me for about 2 hours. Und sie hat 2 Stunden lang versucht, mir was beizubringen. Then she said, und dann hat sie gesagt, you're the stubbornest person I've ever tried to teach. Du bist die stureste Person, die ich je versucht habe zu lernen. She said, it's a miracle you can hit a golf ball. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt einen Golfball treffen kannst. She just said, swing away. You know what I mean? Und sie hat einfach gesagt, ach, schwing einfach. I got a unique swing, but ich habe einen einzigartigen Schwung. When I make contact, it's going somewhere. Also wenn ich den Ball treffe, dann geht er auch wohin. Yeah. Oh boy. Yeah. Anyway, all of that's fun. Aber das macht Spaß. So I want you to realize. Ich möchte, dass ihr versteht. There's two destinations, heaven and hell. Da gibt's zwei Richtungen, Himmel und Hölle. And you get to make the choice. Und du kannst die Entscheidung Choose treffen. Choose you this day whom you will serve. Und entscheide heute, wem du dienen wirst. The devil is a bad taskmaster. Der Teufel ist ein schlechter Auftraggeber. Jesus is a good savior. Und Jesus ist ein guter Retter. You, come to Jesus. Also ich empfehle dir, komm make zu sure Jesus. Your whole family comes to Jesus. Stell sicher, dass deine ganze Familie zu Share Jesus the good kommt. News with them. Teil die gute Nachricht mit ihnen. You know what people say? Weißt du, was Leute sagen? They say, oh, the plan of salvation is so complicated. Ach, der Plan der Erlösung, das ist so kompliziert. No, it's not. Nee, es ist nicht. The Bible said, die Bibel sagt, the way of salvation, der Weg der Erlösung, is so simple, ist so einfach, that a wayfaring fool, dass auch der größte Trottel, need not ear therein, muss keine Hilfe braucht. That's what it says. So I said, so heißt es. Give me that in Texican. Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir das jetzt auf Texikanisch. Here's what he said. Und das hat er mir gesagt. If you got enough sense to get back to your house, wenn du genug Sünde hast, um wieder nach Hause you zu kommen, got enough sense to get saved. Ach, wenn du yeah. genügend Schlauheit yeah. hast, wie nach Hause zu kommen, dann That's hast right. du genau genügend Schlauheit, gerettet zu werden. Das heißt der Vers. The way of salvation der Weg der Erlösung is so simple, ist so einfach, that a wayfaring fool, dass auch ein umherirrender Trottel need not ear therein. Keine Hilfe braucht. So it means, if you've got enough sense to get back to your house, also wenn du genug Schlauheit hast, wieder nach Hause zu kommen, you've got enough sense and intellect to get saved. Dann hast du auch genug Wissen, um errettet zu werden. The plan of salvation is not complicated. Also es ist nicht kompliziert. That if you will confess with your mouth the Lord Jesus, wenn du mit deinem Mund bekennst, and Herrn believe Jesus, in your heart that God has raised him from the dead, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn vor aus dem Toten you auferweckt will be hat, saved. Dann wirst du errettet werden. For with the heart man believes unto righteousness, weil mit dem Herz glaubt man zur and with the mouth the proclamation is made, und mit dem Mund ist die ist das yeah. wird das deklariert. Jesus wants you saved. Jesus möchte, dass du errettet wirst. Call out to him. He's able to save to the uttermost. Er ist möglich, alle zu erretten. That's right. All those that come unto him. Alle, die zu ihm kommen. Okay. Yes. Okay. I want you all to start having fun. Ich möchte, dass ihr anfangt, Spaß zu haben. Oh, I get to go all over the world. Ich bin überall auf der Welt. I see worried, fretting people. Und sich sehr niedergeschlagene Leute. You need to get more acquainted with God. Du musst mehr mit Gott vertraut werden. The Bible says, get to know God and good will come to you. Die Bibel sagt, lerne Gott kennen und gute Dinge werden dir folgen. It says, acquaint now thyself with God and be at peace and good will come to you. Da heißt es, werde vertraut mit Gott und gute Dinge und Frieden kommen zu dir. Wie kann ich Gott besser kennenlernen? You got any ideas? Hast du irgendwelche Ideen? Spend time with him. Verbringe Zeit mit ihm. Psalms 46, 10 and 11. Psalm 46, Vers 11. Says, be still. Da heißt es, sei ruhig. And know that I am God. Und wisse, dass ich Gott bin. Is there any benefit to knowing God? Gibt's einen Vorteil davon, wenn man Gott kennt? But the people that do know their God will display strength and take action. Die Leute, die Gott kennen, die werden Stärke haben und aktiv werden. That's Daniel 32, 11. Das ist yeah. Daniel 32, yeah. Vers 11. But the people that do know their God. Look at it. Can you play one of these? No. Me neither. Ich auch nicht. You know the difference between a violin and a fiddle? The difference between what? A violin and a fiddle. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einer Geige und so einer Fiddle yeah. ist? There's a fiddle. I don't know what that is, but ich weiß gar nicht, was das ist. Anyway. All right. I want to talk to you just a moment about when are you going to make your decision, heaven or hell? Ich möchte mit euch darüber reden, wann macht ihr eure Entscheidung, Himmel oder Hölle? You'll never have a better opportunity than right now. Ihr habt nie eine bessere Gelegenheit als gerade jetzt. Today. Heute. If you hear his voice. Wenn ihr seine Stimme hört. Don't calcimate your heart. Dann verhärtet euer Herz nicht. But be honest for a moment. Sondern seid ehrlich für ganz kurz. You say, well, you know, I got some habits. Ja, ich habe so ein paar Gewohnheiten. When you give your life to Jesus, all of the habits are erased. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann werden diese Gewohnheiten ausgelöscht. Any person be in Christ. Denn jemand, der in Christus he ist, is a new creation. Dann ist er eine neue Schöpfung. All things are passed away. Das Alte ist vergangen. Behold, all things become bright and brand new. Siehe, Neues ist geworden. Didn't that oder cool? Die neuen Dinge sind ja. It says in Colossians. Es heißt in Kolosser. He takes us out of the kingdom of death and darkness. Er nimmt uns aus dem Königreich der Dunkelheit und der Dunkelheit. And translates us into the kingdom of his, the Son of his love. Und er versetzt uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Therefore, if any person be in Christ. Darum ist jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Everything becomes bright and brand new. Wird komplett neu. Bist du nicht froh? I'm glad. Ich bin froh. Oh, they sing a song. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came in my heart. Da gibt's auch ein Lied dazu. Was für ein wunderbarer Tag, als Jesus in mein Leben kam. I'm gonna give you a warning. Ich möchte dich aber auch warnen. If you have some friends that can say, hey, listen. Wenn du Freunde hast, die sagen, hey, hör zu. I know Jesus, but I still, you know, I've got some extramarital sexual encounters, and I've got this and that. Wenn du sagst, die sagen, ja, ich kenne ja Jesus, aber ich habe halt noch so meine außerehelichen Beziehungen und so weiter. Let's be honest. Lass ernst sein. If you claim to be a Christian, wenn du behauptest, ein Christ zu sein, and you can habitually live in sin, und du immer wieder in Sünde leben kannst, you are not born again. Dann bist du nicht von neuem geboren. Every child he receives, jedes Kind, das er empfängt, chastens, das he corrects. Tut er auch korrigieren. And if you be without correction, und wenn du ohne Korrektur bist, illegitimate. The Bible said bastard. Dann sagt die Bibel sogar, nimmt sogar das Wort Bastard. You have no birth papers. Dann hast du keine Geburtspapiere. I've heard people brag about sin they get into. And well, look, God hadn't judged me yet. That means they've never been born again. Und ich habe gehört, wie Leute wirklich darüber angegeben haben, in Sünden, in der sie leben. Und gesagt haben, ja, mir ist noch nichts passiert, aber das heißt, dass sie gar nicht von neuem geboren sind. We have to give an account of the deeds we do in our body. Weil wir müssen Verantwortung für die Taten übernehmen, die wir tun, mit auch in unserem Körper. This means yes. Okay, you're doing well? Yeah. I'm doing fine myself. Yep. I don't like standing up here very well, but they said there's some reason. I guess because these guys are nicht so gern hier oben, aber. Yeah. Okay, I like the guys and gals up there. Ich mag die Herren und Damen da oben. Yeah, a lot of times they think I'm not going to. Yeah, I'm telling you, it says that His Spirit covers everywhere. Aren't you glad? Es heißt, dass sein Geist alles bedeckt. It filled the whole house where they were sitting. I like that. Hat das ganze Haus erfüllt, wo sie waren. Der Geist. Filled the whole house where they were sitting. Hat das ganze Haus erfüllt, wo sie saßen. I like that, don't you? Ich mag das, du nicht? I like when the Holy Spirit just takes over. Ich mag es, wenn der Heilige Geist einfach übernimmt. Boy. Oh Mann. It's a lot of fun. Das macht Spaß. Demons are coming out. Dämonen werden ausgetrieben. We're not going to build a church where demons feel comfortable coming in. Wir werden keine Gemeinde bauen, wo sich Dämonen wohlfühlen. We're going to build a church so full of the power and the presence of God. Wir werden Gemeinden bauen, die so voll der Gegenwart Gottes sind, dass wenn die reinkommen, the demons will be cast out and the people will be made whole. Dass wenn die Leute reinkommen, die Dämonen ausgetrieben werden und die Menschen ganz werden. I pastored and we had a team called SWAT. Ich kannte den Pastor, der hat ein Team, das hat er SWAT genannt. Warriors administering truth. Und das hieß geistliche SWAT. Kämpfer, die Wahrheit bringen. So here's what would happen. Und das wird passieren. If somebody manifested a devil, wenn ein Teufel sich manifestiert hat, squeaking and squawking, und hier so rum, instead of leaving them in there to mess up 2,000 or 3,000 people, SWAT would get them and carry them back to a delivery room. Anstatt dass sie den einfach liegen lassen und andere mit reinziehen haben, ist dieses SWAT-Team gekommen und hat ihn dann mit in den Befreiungsraum genommen. The devil likes to send witches and warlocks to meetings to try to disturb and distract. Der Teufel versucht manchmal so Hexen und einfach Zauberer in so ein Treffen zu bringen, dass sie einfach unterbrechen und stören. It's a dumb devil send a witch to church. Aber es ist ein dummer Teufel, der eine Hexe in die Gemeinde schickt. Get, you know, get the witches delivered. Weil dann werden die freigesetzt. You say, wow. No, du sagst, wow. It's really true. Das ist wirklich so. So we had SWAT team. Also die hatten das uns. One time a rather small framed lady manifest back there, you know. Da hat man eine kleine Dame da und die hat dann angefangen zu manifestieren. So, all das. SWAT carries her back to the delivery room. Und dieses SWAT-Team hat sie dann in den Befreiungsraum genommen. And minister to the people out there. Und ich habe dann weiter gedient. So I go to check on how SWAT's going. Und dann bin ich gegangen und habe gesehen, wie es denen so geht im Team. And all of these guys were trained. Und die waren wirklich trainiert. I walked in. Ich bin da reingegangen. The little frail lady is on her back. Die Dame lag auf ihrem Rücken. Under a desk that probably weighed 400 pounds. Unter so einem Tisch, der sehr schwer war, wo auch lauter Bücher drin. Und sie hat den Tisch immer so hochgedrückt. Ich habe zu dem Team gesagt, hey, what have y'all done yet? Was habt ihr gemacht? Warum seid ihr nicht fertig? Here's what they said. Das haben die gesagt. We have commanded. Wir haben befohlen. Every demon to manifest. Jedem Dämon, dass er sich manifestiert. And that's what was going on. Und deswegen ist das so, ist so gut. I said, well, let's separate them and cast them out. Also lass sie einfach austreiben, habe ich gern gesagt. This gal out of her dilemma. Und sie aus ihrem da rausbekommen. Yeah. Ja. I'm telling you guys. Ich sage euch. Spirit realm is real. Der Raum des Geistes ist real. Just to be quite honest with you, it's more real than this one. Und er ist sogar realer als dieser physische Raum. Paul says what you see that you can see is temporary. Der Paulus sagt, what you see that you can't see is eternal. Paulus sagt, das, was ihr sehen könnt, ist nur zeitlich, aber das, was ihr nicht seht, ist ewig. This is temporal. Diese Welt ist zeitlich. What we're into is eternal. Aber wo wir hingehen, das ist ewig. I have not seen, ear have not heard. Augen haben es nicht gesehen, Ohren haben es nicht gehört. See, isn't he doing better? But see, I've slowed down for you, hadn't I? Er hat ein bisschen langsamer für mich gemacht. Sort of. I talk real fast. Ich rede sehr schnell. You know why I talk fast? Wisst ihr, warum ich so schnell rede? I used to buy television time and I'm cheap. Ich habe mir immer Fernsehzeit gekauft und ich bin so geizig. Talk real fast, I'd get my money's worth. Also wenn ich sehr schnell rede, dann bekomme ich auch mein Geld wieder. Boy, that was something. Oder bekomme ich den Wert des Geldes? I was driving one time. Ich bin mal gefahren. And the Lord said, "I want you to look at the roofs of homes of houses." Ich möchte, dass du dir die Dächer von den Häusern hier anschaust. And he said, "Okay, so I'm looking." Also habe ich so geschaut. And he said, "What do you see on the housetop?" Und dann habe ich gefragt, was siehst du da auf den Dächern? I said, "Shingles." Shingles? Shingles? Like roofing? As like shingles? Ziegel, Dachziegel, ja. Yeah. And he said, "No." Und er hat gesagt, nein. So then I said, "Chimneys." Und dann habe ich gesagt, Kamine. Coming up out of the house. No. Hat er auch gesagt, nein. Then the next thing I saw was television antennas. Und das nächste, was ich gesehen habe, waren so Fernsehantennen. That was before digital and all that. Das war bevor das alles digital war. I said, antennas. Und habe ich gesagt, Antennen. He said, that's right. Und hat er gesagt, richtig. I want you to go on television. Ich möchte, dass du ins Fernsehen gehst. I said, okay. Und dann habe ich gesagt, okay. So I thought, if I'm going on television, und habe ich gedacht, wenn ich ins Fernsehen gehe, dann will ich da einen guten Job machen. So I went to a church that had a wonderful, wonderful media. Und dann bin ich zu einer Gemeinde gegangen, die sehr gute Medien hatte, sehr viel Medien hatte. I interviewed the media people. Also habe ich die ausgefragt. And they said, well, you're going to need two Ikigami studio cameras. Und haben sie gesagt, du brauchst zwei Ikigami Kameras. So I wrote down two Ikigami studio cameras. Habe ich mir das so aufgeschrieben. One roving camera. Und eine roving Kamera. So I said to the young man that's getting my cameras. Und dann habe ich zu dem Mann, der die Kameras said, besorgen sollte, gesagt, how much does this cost? Wie viel wird das kosten? And the only camera I'd ever bought was Walmart. Und die einzigen Kameras, die ich so gekauft habe, waren von Walmart. And he said, they're 47. I said, $4,700? And he goes, $47,000 for one camera. Und er hat dann gesagt, also ich habe dann, er hat gesagt 47 und ich habe so gesagt, was? And I wanted two of them. Ja, und ich habe gesagt, was? 47.000? 4700? So und er hat gelacht und hat gesagt, nee, 47.000. Stopped in the camera shop. Und dann here's what I did. Und habe ich angehalten hey und gesagt, God, und habe ich gesagt, Gott, you got a problem. Du hast ein Problem. You don't have any cameras. Du hast keine Kameras. The salesman, it scared him so bad, he ran off. Der Verkäufer, das war, hat ihn so Angst gemacht, er ist weggerannt. $47,000 a camera. Also $47,000 für so eine Kamera. Now watch this. I get to church the next Sunday. Also bin ich am nächsten Sonntag in die Gemeinde gegangen. And I said, God wants me to go on television. Und habe gesagt, Gott möchte, dass ich ins Fernsehen gehe. Equipment's really, really high. Und das Equipment kostet sehr viel. And I don't have any money. Und ich habe kein Geld. All right. Now, that's all I said about TV. Das ist alles, was ich gesagt habe. After the service, my wife and I were standing at the back door greeting the people. Nach dem Gottesdienst waren meine Frau und ich noch hinten und haben alle begrüßt. A couple comes out. Und dann ist ein Paar gekommen. Wir haben die Hände geschüttelt. And said, Pastor, this is the first time we've ever been in your church. Und haben gesagt, Pastor, das ist das erste Mal, dass wir in deiner Gemeinde sind. Und habe ich gesagt, ja, schön, dass ihr da seid. He said, would you like to go to dinner with my wife and I? Und hat uns zum Abendessen eingeladen. Und ich habe gesagt, ja. So we go to dinner. Also sind wir zum Abendessen gekommen. Never seen them before in my whole life. First time they'd ever been in our church. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Das war das erste Mal, dass sie in unserer Gemeinde waren. They said, und die haben gesagt, we heard you say you need some money for TV equipment. Und wir haben gehört, dass du Geld für so eine Fernsehausrüstung brauchst. I go, yeah, that's correct. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. And here's what he said. Und dann hat das gesagt. He said, both of our parents have died. Beide unsere Eltern sind gestorben. And they were quite wealthy and they've left us the family jewels. Und die waren sehr wohlhabend und haben uns die, den Schmuck hinterlassen. And we've been praying on what to do with the jewels. Und wir haben darüber gebetet, was wir mit diesem Schmuck machen sollen. Und wir spüren, dass Gott uns sagt, dass wir dir diese Familienjuwelen geben Make sollen. A long story short, um die Geschichte kurz zu machen. Two pieces of the jewelry and bought both of the cameras. Ich habe von zwei dieser Schmuckstücken. Ich habe von zwei Schmuckstücken dort das ganze Kameraequipment kaufen können und den Rest konnte ich ihnen dann wieder zurückgeben. God will make a way. Also Gott wird einen Weg machen. Aha. Yeah. I need to go. Hey, here's what he said. He said, "I want you to go on the largest NBC station in Texas, that part of Texas." Und dann hat gesagt, ja, ich möchte, dass du zu der größten Fernsehstation dort in Texas gehst. So I called up the owner. Also habe ich den Besitzer angerufen. And I said, "I'd like to have a meeting with you." Und habe gesagt, ich würde Sie gerne treffen. I want to go on your television network. Ich möchte bei Ihnen im Fernsehen kommen. I'm going to show demons coming out of people. Ich werde zeigen, wie Dämonen aus Menschen rauskommen. I'm going to show blind eyes opening. Ich werde zeigen, wie blinde Augen sich öffnen. He said, "That sounds quite." He said, "I'll meet with you." Und er hat gesagt, ja, ich werde mich mit ihm treffen. So, I asked the Lord, I said, how much am I going to pay for TV time? Und dann habe ich den Herrn gefragt, wie viel werde ich denn für die Fernsehzeit zahlen? Und das hat der Herr mir gesagt. The Lord said, you're going to ask for an hour of prime time for $117. Dann hat er gesagt, du wirst für eine Stunde zur besten Zeit fragen für 100 und noch 117 Dollar. I get to sit down in the office. There's 27 office chairs there. Und ich saß dann in dem Büro und da waren so 17 Bürostühle. The owner of the station said, "Now, what do you want?" Und dann kam der Besitzer der Station und sagte, ja, was willst du? I want an hour prime time. Und ich habe gesagt, ja, ich will eine Stunde zur besten Sendezeit. And that's what I want. Das will ich. He said, "You understand it's quite expensive." Ja, verstehst du, dass das schon sehr teuer ist? I said, "No." Und ich habe gesagt, nee. I'm going to pay you $117. Und ich habe gesagt, ich werde Ihnen 117 Dollar zahlen. He does the same thing the camera guy did. Und er hat dasselbe gemacht wie der Kameramann, hat einfach nur gelacht. I'm serious. Und ich war ernst. He said, "You're serious." Gesagt, du meinst das ernst? Said, hat er gesagt. Yes. Ich so, ja. He said, "You're insane." Und du bist verrückt, hat er gesagt. You think I'm selling you an hour for $117? Und du denkst, ich verkaufe dir eine Stunde für $117? And this guy goes, boy, his leader stood out like that and goes, "You're insane." Und hat er gesagt, du bist verrückt. Got out there and took out. Und er ist dann rausgegangen Slammed und weggegangen. Hat die Tür zugeschlagen. I'm sitting in there. Ich sitze da drin. I was going to get up and leave. Ich wollte gerade aufstehen Lord und gehen. Said, "No, just sit here." Und Gott hat gesagt, nee, bleib einfach sitzen. That's how I figured out there was 27 office chairs in there. Und so habe ich dann herausgefunden, dass da 27 Stühle drin waren. Ich saß da, habe sie so gezählt. And I started in the tile of the ceiling. Und ich habe dann oben auch angefangen. When Mr. Hurley came in the room again. Und dann kam dieser Herr wieder in den Raum. Here he comes. Er kommt. He's highly agitated. Er ist richtig This aufgeregt. Is the craziest thing I've ever done. Das and ist das Verrückteste. Two yellow sheets of paper and got his pen out and signed me das ist das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Und dann hat er da einen Vertrag unterschrieben für zwei Jahre. Für $117 pro Stunde. So I said to him. Ich sag dir. I certainly appreciate it. Ich habe gesagt, ich schätze das. You said your time is rather expensive. I said, "What are we looking at? You know, just I wanted to find out." Ich wollte herausfinden, und Gott hat mir gesagt, du hast gesagt, deine Zeit ist sehr teuer. Wovon reden wir denn da? He pulled out the contract. Und er hat den Vertrag so rausgezogen. 1 hour prime time, $700,000. Eine Stunde zur besten Sendezeit kostet $700,000. I got 2 years for $117. Und ich habe 2 Jahre für $117 bekommen. See? Wow, yeah. Siehst du das? God will make a way where it seems like there's no way. That's all true. Das ist alles wahr. He said on prime time, zur besten Sendezeit, 700,000 per minute. Das ist 700,000 pro Minute sogar. Also wenn Sport läuft. He turned out pretty well. Also ihm ging es dann sehr gut. We showed demons coming out of people. Wir haben gezeigt, wie Dämonen aus Leuten ausgetrieben wurden. Yeah. Yeah. You said, boy, what does it look like? Ugly. Wie sieht das aus? Ja, eklig. Ugly. Eklig, ja. You say, well, how did it happen? Wie ist das passiert? I was in a Colosseum. Ich war in so einem, in so einer Arena. The cameras were running. Die Kameras waren Fox angeschaltet. News played this. Fox News hat es sogar gespielt. And so there's a Colosseum full of people. Und da war so ein ganzes Stadion voll Leuten. A little girl there. She's a little girl, you know, not a grown woman, a little girl. Es war ein kleines Mädchen, braids, noch nicht in her hair. Hatte so Zöpfe in den Haaren. The Lord said, call her down here. Und der Herr hat gesagt, ruf sie runter. Said, honey, would you come here? Und ich habe gesagt, würdest du runterkommen? She came, und just sie kam. A normal looking little girl. Also ein normal aussehendes kleines so Mädchen. There's a camera over my shoulder. Und da ist eine Kamera über meiner Schulter. Over her shoulder. Und eine Kamera über ihrer Schulter. And so I'm talking to her and she's talking so nice. Und yes, ich yes, rede mit ihr und sie ist so nett. So, that's ja, right. I'm in das, school. Ja, ich bin in der Schule. And there was a little bitty chain on her neck. Und da war so eine Kette and an ihrem Nacken. My attention was drawn to this little bitty chain. Und meine Aufmerksamkeit and war auf dieser Kette. Said, reach over there and ask her about this chain around her neck. When this finger and this thumb touched the chain on her neck, guess what happened? Her whole face twisted inside out like this. And the most venomous look you've ever seen said, leave the bitch alone! She's mine. Mm-hmm. Also es war, sie hatte so eine Kette und ich habe dann wollte sie über die Kette ausfragen und als ich die so in die Hand genommen habe, hat sich ihr Gesicht so ganz verzogen und dann hat sie gesagt, lass sie in Ruhe, sie gehört mir. She had been given birth and given to the devil. Also sie wurde nach ihrer Geburt quasi dem Teufel gewidmet. So, there she was. Also war sie dort. Leave them alone. She's mine. Lass sie in Ruhe, sie ist gehört. Out of my mouth came this verse out of the Bible. You ready? Aus meinem Mund kam dieser Vers aus der Bibel. The earth is the Lord's and the fullness thereof and they that dwell therein. Die Erde gehört dem Herrn und seine Fülle und die dort drin wohnen. So she was living on this earth, so we called her back. Also sie hatte auf dieser Erde gelebt, also haben wir sie zurückgerufen. Showed the devil coming out of her. Also ist der Teufel aus ihr rausgekommen? Yeah. So they played it on Fox News, pretty wild. Also sie haben das dann alles auf Fox News gezeigt, das war echt verrückt. The parents said, we're suing you. I said, get a number and get in line. Die right. Eltern haben dann gesagt, wir verklagen dich und dann habe ich gesagt, ja, zieh dir eine Nummer. Yeah. Yeah. That's right. But the little gal got totally delivered. Das Mädchen wurde komplett freigesetzt. A missionary. Ist zu einer Missionarin geworden. Totally clean. Isn't that wonderful? Komplett rein. Ist das nicht wunderbar? Yeah. Yeah. I want you to start enjoying Jesus. Ich möchte, dass ihr Spaß habt. You say, Bobby, are these stories true? Oh, I got some you couldn't even start to believe. Du sagst, Bobby, sind diese Geschichten echt wahr? Oh, ich habe da noch welche, die würdest du gar nicht anfangen zu glauben. I was in two places at one time. Ich war mal an zwei Orten zur gleichen Zeit. What? Was? I was in two places at once. Ich war zwei Orten zur gleichen Zeit. I was in Bullard, Texas. Ich war in Boulder, Texas. In bed with my wife. Mit meiner Frau im Bett. But also I was in Peru. Aber ich war auch in Peru. In a bull ring. In einem Bullen, preaching the gospel. In so einem Stierkampf Ring und Arena und habe das Evangelium verkündet. So here's what happened. Und das, so ist das passiert. I was at this bull ring. Ich war in dieser. And I'd been having, boy, we had people getting saved right and left. In dieser Ring und habe auf rechts und links Leute. I had to go down there to get in a pickup to go to the airport. Und ich musste dann schnell zum Flughafen. So they put me on a llama. Und die haben mich dann auf so ein Lama gesetzt. To ride me down this slope to get the pickup. Um so eine Steigung runter zu einem Pickup zu gehen. I'm on the llama. Und ich bin auf diesem Lama. And I'm riding this llama. Und ich reite dieses Lama. My wife, she's in bed and I wake her up. Because I'm riding the llama. Meine Frau ist im Bett und ich wach sie auf, weil ich einfach auf diesem Lama reite. And I said to the llama. Und ich habe dann zu diesem Lama you gesagt. You feel like mouton. That's some kind of their skin feels it's hairy and it looks like a mouton. Also du spürst dich, also die Haut war so haarig. I'm in my bed going mouton. You feel like mouton. Und da habe ich das in meinem im Bett liegend so gesagt, dass sie sich so haarig anfühlt. Und dann habe ich meine Frau damit geweckt. Later on, aber später, I'm back in Peru. Bin ich zurück in Peru. I've ridden the llama down to the stream. Hab dieses Lama zum Fluss runtergeritten. I could walk down there and go across the bridge, but I was going to jump across to save time. Also ich hätte da über die Brücke laufen können, aber ich bin einfach rübergesprungen, um Zeit zu sparen. Didn't make it. I fell into the water with my new boots. Also ich hab's nicht ganz geschafft, bin dann ins Wasser gefallen mit meinen neuen Stiefeln. Red mud all over my boots. Und hatte da roten Schlamm überall über meinen Stiefeln. Okay, but anyway, I get to the pickup and get to go to the airport. Also bin dann aber noch hab's noch erreicht und bin angekommen. My wife gets up earlier than me. She goes into the coffee room. Meine Frau steht dann früh auf am nächsten Tag, geht in Kaffee machen. She said, "What in the world happened to you last night?" Und fragt mich dann, was ist mit dir passiert letzte Nacht? I was in a bull ring in Peru. Und ich habe gesagt, ja, ich war in so einer Stierkampfarena in Peru. And she said, "You woke me up." Und ich bin Mouton, Mouton. You know. Und dann ja, hat sie mir erzählt, wie das für sie war. Here's the deal. Und so war das. I go back to put on my trousers, my blue jeans. Ich wollte meine Hosen wieder anziehen, meine Jeans. And I hung them over a little clothes tree, you know, in my room. Sorry. Yeah, I had my blue jeans hanging up in the room. Ja, ich hatte meine Jeans, die hingen so im Raum. So I go to put them on. Dann habe ich sie angezogen. And guess what was all under here? Und wisst ihr, was da unten alles war? Llama hair. Llama Haare. Llama hair. Und überall so Llama Haare. Here's my boots. Das sind meine Stiefel. Red mud all over my boots. Da waren überall roter Schlamm auf den Stiefeln. See, I was in bed, but I was in Peru at the same time. Ich war im Bett und gleichzeitig in Peru. That's true. Das ist wahr. Isn't that wild? Ist das nicht verrückt? Yeah. Yeah. See? Yeah. My wife, she said, I may start sleeping in the other bed till you get out of this kind. Meine Frau hat dann gesagt, ich muss vielleicht in einem anderen Bett schlafen. I'm quite active. Ich bin sehr aktiv. I cracked the head of the bed once. I was fighting a terrorist trying to blow up a school. Ich habe mal im Schlafen einen Terroristen bekämpft, der eine Schule in die Luft jagen wollte. Habe dann habe ihm so einen Schlag gegeben. Aber habe da gegen das Bett geschlagen und ist dann kaputt gegangen. This is all true. Das ist die Wahrheit. I scissored kicked my wife out of bed once. Sorry? Not on purpose. I scissored kicked my wife out of bed. Ich habe meine Frau mit so einem Tritt aus dem Bett getreten, mal aus Versehen. I was in a mess, trying to fight off some terrorists, and I'm on top of a truck spinning, and I kicked. Also ich habe da auch Terroristen bekämpft und habe dann getreten und dann ja. See? Siehst du? Serving Jesus is fun. Jesus zu dienen macht Spaß. Yeah, yeah, that's right. Okay, we're going to have a fire tunnel here in a moment. Also wir werden gleich einen Feuertunnel haben. Pastor, come and tell them about the fire tunnel. Pastor, erzähl ihnen über den Feuertunnel. Now, I'm telling you what's going to happen to you. Ich werde dir sagen, was dir passieren wird. You're going to get an anointing in this fire tunnel that's going to last quite a while. Du wirst eine Salbung in diesem Feuertunnel empfangen, die eine Weile halten wird. Driving. Also sei vorsichtig, wenn du fährst. Yeah, that's right. Here we go. He's got a mic. Here. Halleluja, preist den Herrn. Gib mal Bobby noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. We could listen to you all day telling stories. Wir können ihm den ganzen Tag zuhören, Geschichten hören. Ha? Halleluja. Hammer. Manche gucken schon ganz erschreckt. Halleluja. Wie viele wollen immer noch die Salbung? Okay. Das sind jetzt die Männer, die mal erleben wollen, wie sie ihre Frauen aus dem Bett kicken. Halleluja. Preist den Herrn. Aber ihr Lieben, wir glauben wirklich an Zuteilung. Wir glauben an die Zuteilung der Salbung des Heiligen Geistes. Die Bibel ist voll von Geschichten und auch von Aussagen, von Lehre, auch über die Zuteilung. Paulus sagt, dass die Handauflegung zu einer der Grundlehren des Evangeliums gehört. Das heißt, eine Grundlehre besteht darin, dass geistliche Substanz durch Handauflegung übertragen werden kann. Und ich möchte, dass du heute wirklich eine Erwartung hast, als wenn dir die Hand aufgelegt wird. Ich meine, es gibt manchmal so Schlaumeier, die kommen dann und sagen, okay, Pastor, bete, dass ich die doppelte Salbung empfange von dem, was du hast. Aber weißt du, so funktioniert es nicht. Es geht nicht darum, weißt du, Gott ist in Kontrolle. Amen. Gott macht es so, wie er das möchte. Okay? Ja. Ich kann es nicht kontrollieren, niemand kann es kontrollieren, du kannst es auch nicht kontrollieren, sondern selbst bei Elia und Elisa war es so, Elisa hat gesagt, ich will die doppelte Salbung und Elia hat gesagt, das ist nicht in meiner Hand, das muss schon Gott machen. Ja, okay. Außerdem war es so, Elia ging in den Himmel, das heißt, er hat die Salbung nicht mehr gebraucht. Wenn du zu mir kommst und sagst, gib mir die doppelte Salbung, dann sage ich, hey, ich brauche die selber noch eine Zeit lang, ich bin noch hier. Ja. Ja, hol dir deine eigene Salbung, ja. Also, verstehst du? Aber Gott gibt eine Zuteilung. Wenn Handauflegung passiert, gibt Gott Zuteilungen. Das heißt, er wird etwas in dir aktivieren von der Substanz, die sich an diesem Wochenende freigesetzt hat, schon durch das Wort und durch den Geist Gottes. Und er wird etwas auf dich legen. Und wie Bobby schon gesagt hat, es wird anhaltend sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du nachher darauf achtest, dass du jemand hast, der dich fährt im Zweifelsfall. Fall. Ja. Und, aber du kannst auch eine Weile bei uns im Café bleiben, dich ausnüchtern, ist auch kein Problem. Es gibt ja was Leckeres dort auch zu essen und so. Also du hast natürlich die Möglichkeit, einfach dir Zeit zu lassen. Aber ja, nutz wirklich diese Zeit heute Morgen und nutz diesen Moment. Weißt du, es geht auch nicht darum, manche denken, okay, Handauflegung, das bedeutet dann, ja, da muss jemand jetzt, damit bei mir was ankommt, da muss jemand mindestens 5 Minuten für mich beten. Ich sagte ja, als die Apostel in Apostelgeschichte 8, Vers 17, als sie nach Samaria kamen, um den Heiligen Geist zu empfangen, haben sie einfach zack, zack, zack in die Hände aufgelegt und bum, bum, bum, der Zauberer hat zugeschaut und hat gesehen, sie haben alle den Heiligen Geist empfangen. Amen. Und der Zauberer hat dann gesagt, hey, ich will das kaufen, was ihr habt. Ja? Und das hat dann nicht funktioniert. Ja? Also kaufen kannst du es nicht. Amen. Aber weißt du, was du trotzdem tun kannst? Und ich habe das immer wieder gesehen, dass es tatsächlich so ist. Und ich möchte jetzt einfach an der Stelle die Gelegenheit geben. Du kannst tatsächlich ein Saatkorn säen aus deinem Herzen. Nicht, um dir irgendetwas von Gott zu kaufen. Aber ich glaube wirklich von ganzem Herzen, ich glaube tatsächlich, es ist tatsächlich eine Sache des Herzens, einfach auch wirklich weißt du, Bobby hat's gesagt, wenn wir einen Propheten empfangen in eines Propheten Namen, wenn wir einen Propheten empfangen mit dieser Ehrerbietung sozusagen, die einem Propheten gebührt, dann werden wir eines Propheten Lohn empfangen. Und dazu gehört tatsächlich auch, dass wir geben. Ja? Dazu gehören auch unsere Finanzen. Das ist so. Ja? Nicht, dass du dir Salbung kaufen kannst, aber du hast tatsächlich, es ist eine Herzenssache, verstehst du? Und ich habe das oft in meinem Leben erlebt, dass Gott mir einfach an bestimmten Punkten, hat er mir bestimmte Männer oder Frauen Gottes gezeigt und ich war auf Konferenzen und so weiter und ich habe gesehen, wow, da ist eine Zuteilung. Ich will das empfangen. Ich will das empfangen, was die haben. Ja? Und dann habe ich wirklich mit diesem hingegeben in Herzen bin ich auf Zug gegangen innerlich, aber ich habe auch wirklich mich von Gott stretchen lassen, wenn es ums Geben ging. Ja, ich habe echt gesagt, Heiliger Geist, okay, ich mach was immer du willst. Und er hat mir manchmal verrückte Sachen gesagt, was ich tun soll. Und ich habe es einfach gemacht. Ja, ich habe einfach einfach mit diesem Großding habe ich gesagt, das ist mir wertvoller als all mein Geld, das ich habe. Das ist mir wertvoller, weißt du? Und es ist so, die Salbung ist wertvoller als alles Geld dieser Welt. Du hast vorher gehört, dieser Mann in Texas da auf seiner Ranch, ja, was weiß ich, hunderte Kühe, tausende Hektar Land, Helikopter, Flugzeuge und so weiter. Aber weißt du, die Salbung Gottes ist mehr wert als alles Geld dieser Welt. Ja. Und deswegen, weißt du, wenn du die Salbung Gottes kennst, geht es dir sowieso nicht mehr ums Geld, weil du hast das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Amen. Und gleichzeitig ist es eben so, weißt du, wenn Gott hat uns Finanzen gegeben, Gott hat uns Geld gegeben in unserem Leben, damit wir davon leben können. Und wenn wir etwas, einfach was uns kostbar ist, hineinsäen in einen Boden der Zuteilung, dann ist da offensichtlich etwas drauf, was in gewaltiger Weise wirksam wird, wenn es einfach mit dem entsprechenden richtigen Herzen verbunden ist. Und ich habe das öfters gesehen. Ich habe manche Salbungen in meinem Leben, zum Beispiel die Salbung für kreative Wunder, für kreative Knochenwunder, speziell in meinem Leben, habe ich empfangen vor über 10 Jahren durch einen Mann Gottes, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, zu dem ich hingefahren, geflogen bin, ja, extra nach Kanada geflogen, um ihn zu treffen und so weiter. Das ist, glaube ich, 11 Jahre her. extra dahin geflogen, dahin gegangen, den vorher kontaktiert, mit dem was ausgemacht, mit dem Zeit verbracht, in seinen Gottesdiensten gesessen und so weiter. Und weißt du, und ich habe investiert auch finanziell. Wir haben echt hineingesät in diesen Dienst. Nicht nur als wir da waren, sondern auch hinterher noch. Und weißt du, ich kam zurück und zack, sind die Wunder passiert. Verstehst du? Zack, sind die Wunder. Und bis heute passieren diese selben Wunder, die ich damals, letztendlich habe ich damals die Salbung empfangen. Ich habe sie mir nicht gekauft, aber ich habe sie empfangen. Amen. Verstehst du? Ich war bereit dafür und ich habe mich mit meinem Herzen da reingegeben. Amen. Und das ist tatsächlich das, und ich möchte diesen Vers geben, bevor wir jetzt gleich die Sammlung einnehmen und du den Heiligen Geist fragen darfst, was du geben sollst. Galater 6, Vers 6 bis 7, da schreibt Paulus darüber. Und er schreibt genau, das ist tatsächlich ein biblisches Prinzip, ob dir das passt oder nicht, ob dir das gefällt oder nicht, ist tatsächlich ein biblisches Prinzip. Denn er sagt hier in Galater 6, Vers 6, er sagt, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Also mit anderen Worten, wer sein ganzes Geld nur dafür benutzt, seine fleischlichen Bedürfnisse zu befriedigen, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, weißt du, die Frage ist immer, in welchen Boden säst du? Ja? Wenn du auf den Boden des Fleisches säst, einfach nur damit, dass du eine Befriedigung hast, dafür dein ganzes Geld ausgibst, dann wirst du vom Fleisch ernten. Und was du vom Fleisch erntest, ist Verderben. Aber wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt Substanz, geistliche Substanz, die Substanz des ewigen Lebens. Du wirst das ernten gemäß dem Boden, in den du säst. Amen. Und damit ist nicht gesagt, dass du nicht Geld ausgeben kannst, für schöne Dinge und Urlaub und Klamotten und was auch immer, was, keine Ahnung, Karte für die Europameisterschaft oder was auch immer, du gerade wofür du gerade glaubst, was weiß ich. Verstehst du? Alles in Ordnung. Aber weißt du, das Wort Gottes sagt Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dieses alles andere wird dir hinzugegeben werden. Amen. Wie viele wollen, dass ihnen all das, was sie für ihre persönlichen Bedürfnisse brauchen, zufällt, anstatt dass du im Schweiße deines Angesichts und mit schlaflosen Nächten dafür bangen und ringen und kämpfen musst? Amen. Das Wort Gottes sagt, trachte zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, setze es an erste Stelle, dass du deine Investments in Richtung Reich Gottes tätigst. Trachte an erster Stelle danach, Gott zu fragen, Herr, wie kann ich dein Reich bauen, auch mit meinen Finanzen? Amen. Also frag ihn heute Morgen. Heute Morgen ist deine Gelegenheit, weißt du, wenn du hier zu Glory Life gehörst, dann kannst du natürlich, oder dann gibst du deinen Zehnten hier zu Glory Life. Vielleicht gehörst du nicht zu Glory Life heute Morgen, aber du kannst trotzdem ein Saatkorn hier säen heute Morgen. Einfach ein Investment in diesen Boden des Geistes, ja. Und du wirst vom Geist ernten, ja. Nicht, dass das, weißt du, nicht so ein Automat, wo du sagen kannst, okay, ich gebe 100 Euro rein und dann kriege ich 1000 raus oder so irgendwas. Also, es ist eine geistliche Substanz, in die du säst und du wirst vom Geist ernten. Aber eins ist ganz klar. Gott kennt seine Kinder und er wird dir gemäß 2. Korinther 9, Vers 8 in allem, alle Zeit, alle Genüge geben. Amen. Das heißt, er wird dir geben, was du brauchst. Amen. Halleluja. Okay, ich lade dich ein letztes Mal auf dieser Konferenz heute Morgen wirklich zu säen, Gott zu fragen, zu investieren. Komm mit einem Saatkorn, wenn wir jetzt gleich in die Zuteilung gehen, komm mit einem Saatkorn. Tu das einfach mit einem weiten Herzen, tu es mit einem Herzen, so wie, was es dir einfach wert ist, innerlich, verstehst du? Nicht, dass du es bezahlt. Es geht nicht darum zu überlegen, okay, gut, die müssen Flüge zahlen, die müssen das, und dann brauchen wir das und das Geld. Nein, darum geht's nicht. Du brauchst nicht rechnen. Wir rechnen auch nicht, verstehst du? Gott hat noch immer versorgt, weil? Das ist nicht der Punkt. Sondern was ist es dir wert, innerlich, verstehst du, vom Herzen her? Was willst du investieren? Einfach in die Zuteilung dessen, was hier fließt. Amen. Okay, du hast zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder du kannst unter deinem Stuhl die Verpflichtungserklärung nehmen, kannst die ausfüllen und den Betrag einfach eintragen, den er dir gezeigt hat. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweist in den nächsten Tagen. Oder du kannst in bar geben, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben. Oder wenn du über Livestream zuschaust, viele schauen ja auch über Livestream zu heute Morgen, du kannst überweisen mit unserer IBAN oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben über unsere Homepage. Tu das einfach einfach so, wie der Heilige Geist es dir zeigt. Und du hast gestern schon gehört vom Christian insbesondere, tu es mit Freuden. Amen. Weil Freude bedeutet Glauben. Der Bauer, der sät, tut es mit Freuden, weil er weiß, dass er erntet, wenn er sät. Der Bauer, der sät, sagt nicht, oh, mein ganzes Saatkorn jetzt in den Boden rein, da wird es verfault. Nein, der Bauer tut es in den Boden rein mit Freuden, weil er weiß, dass er erntet. Amen. Also tu es mit Freuden, was Gott dir gezeigt hat. Wir geben dir Eimer durch und du bist frei, einfach das zu tun, was er dir gezeigt hat. Und ihr über Livestream nutzt die Möglichkeiten, die eingeblendet werden. Und tut das, was er euch gesagt hat. Halleluja. Okay, während ihr es durchgebt, einfach noch kurz ein paar Hinweise. Zum einen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn du, wir haben gestern auch drüber gesprochen, wie kann ich wirklich dauerhaft auch in diesem Strom der Herrlichkeit gehen? Wir haben über diese Herrlichkeitszentren gesprochen, wo Gott uns wirklich verbinden will in dieser Zeit, verbinden mit anderen, die hungrig sind, einfach nach der Herrlichkeit Gottes und nach dem Wirken Gottes. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dich hier bei Glory Life zu verbinden, wenn du noch nicht verbunden bist. Die einfachste Art und Weise, dich auch aus der Ferne zu verbinden, ist unsere Glory Life Schule mit 2 Lehrstunden pro Woche, wo nicht nur einfach biblische Lehre ist, sondern Bewusstseinsbau, wer du bist in Christus, was du kannst in Christus und Aktivierung in den Gaben des Geistes. Das ist eine super Möglichkeit, um verbunden zu sein. Wer von euch ist alles schon in der Glory Life Schule? Ich will nur mal sehen. Okay, doch ein guter Prozentsatz. Halleluja. Wir haben momentan gute 600 Schüler da in der Schule, nicht nur aus Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben sogar englischsprachige Schüler auch. Also egal, wo du herkommst, die Schule gibt's auf Deutsch und die gibt's auf Englisch, du kannst dich mit uns verbinden, dauerhaft über diese Schule. Und wenn du zu dieser Schule angemeldet bist, dann hast du den kompletten Download von Glory Life auch kostenlos mit dabei. Und das alles für 30 € im Monat. Also nutzt die Gelegenheit. An diesem Wochenende haben wir ja die besondere Rabattaktion. Das heißt, du bekommst an diesem Wochenende die Anmeldegebühr von 40 € erlassen, wenn du dich an diesem Wochenende anmeldest. Die Infos findest du am Welcome-Tisch oder am Infoständer draußen. Also das ist eine Möglichkeit, dich zu verbinden. Eine andere Möglichkeit, dich zu verbinden, sind unsere Glory-Häuser. Sag mal Glory-Häuser. Was sind Glory-Häuser? Glory-Häuser sind Herrlichkeitsversammlungen, die meisten in Privathäusern, wo wirklich dieselbe Herrlichkeit Gottes wirkt, die auch hier in unseren Gottesdiensten wirkt. Eine zentrale Lektion von mir, einfach die reingegeben wird mit dem Wort Gottes, Heiliger Geist, Wunder, Gebet für die Kranken, Gebet für die Verlorenen und so weiter. Einfach kleine Herrlichkeitsgottesdienste an ganz verschiedenen Orten, um die 40 verschiedene Orte momentan im ganzen deutschsprachigen Raum. Von der Nordsee bis in die Schweiz, von Sachsen bis in die Pfalz. Draußen am Infoständer, da gibt es einen extra Infoständer für die Gloryhäuser. Da kannst du dich informieren, wo die Gloryhäuser sind. Kannst dich da einbringen. Manche bieten auch an, sogar, dass man über Skype dabei sein kann oder über Zoom. Also schau einfach, wo ist mein nächstes Gloryhouse. Und wenn es bei dir weit und breit noch keins gibt, dann bet vielleicht mal drüber, ob du vielleicht eins starten sollst. Amen. Halleluja. Hier hast du es auf der Folie. Wie wäre es, ein Glory House in deiner Region zu beginnen. Das ist auch eine gute Sache. Dann kannst du eine Glory House Leiterschulung bei uns machen, wirst geschult dafür. Regelmäßig auch dann, wenn das Glory House startet. Wir haben Glory House Leitertreffen, wo du regelmäßig geschult wirst und wo du einfach dann starten kannst. Ein solches Herrlichkeitszentrum, wir haben ja gestern über die Herrlichkeitszentren gesprochen, ein solches Herrlichkeitszentrum in deiner Stadt, in deiner Region zu beginnen und zu starten. Und auch auf unserer Homepage übrigens findest du die verschiedenen Orte, wo bereits Gloryhäuser sind. Du kannst davon ausgehen, überall, wo Gloryhaus draufsteht, ist auch Glory drin. Amen, das stellen wir immer sicher. Deswegen machen wir diese permanente Schulung auch. Und es ist uns auch wichtig, dass einfach, dass da Leute nicht nur einfach ihr eigenes Ding machen, sondern wirklich einfach wirklich in diesen Glory-Strom gehen. Also wenn du da hingehst, kannst du sicher sein, dass du das dort auch bekommst. Und dann natürlich kannst du dich verbinden in jeder Form von Mitarbeit, auch bei Glory Life. Wie viele von euch sind dankbar für all die Mitarbeiter, die diese Konferenz möglich gemacht haben? Halleluja. Komm, lass uns mal alle Mitarbeiter aufstehen. Alle Mitarbeiter, die mitgearbeitet haben in dieser Konferenz, irgendwo im Ordnerdienst, im Kaffeedienst, im Putzdienst, im Begrüßungsdienst, im Lobpreisdienst. Lass uns ihn mal so, oh komm, ihr könnt noch mal anders. Halleluja. Ich sag's dir, da oben auf der Empore sind eine ganze Reihe. Ich sag's dir, manche Das kriegst du nicht so mit, aber hinter den Kulissen, manche von denen haben sich wirklich eingesetzt. Das Putzteam zum Beispiel. Weißt du, gestern Nacht noch haben sie geputzt, als der Abend hier vorbei war. Ich sag dir, wenn du einen Ort suchst, wo du anfangen kannst, Gott zu dienen, ich empfehle dir den Putzdienst. Ich glaube, der Putzdienst kriegt einen großen Lohn im Himmel. Amen. Und einen großen Anteil. Weißt du, das ist so ein kostbarer Dienst, dass hier dieser Raum für uns bereit gemacht wird. Wenn du dich interessierst für diesen wunderbaren Dienst, melde dich bei der Dreh am besten direkt. Die freut sich, wenn du zu ihr kommst. Auch wenn du übrigens von weiter her kommst und sagst, ich bin nur ab und zu bei Konferenzen dabei, kannst du trotzdem mitarbeiten. Ja? Im Putzdienst, im Ordnerdienst, im Begrüßungsdienst, ja, egal, im Kaffeedienst. Aber der Kaffeedienst hat einen Hammerdienst gemacht. Das ist, wow, Hammer, Hammer, Hammer. Svetlana, David, das ganze Team, das Essen für die Pastoren gestern, die haben auch, das habt ihr auch nicht gesehen, hinter den Kulissen, die haben Tische gedeckt, die haben Tische abgeräumt, die haben geputzt, die haben gemacht. Hammer, Hammer, Hammer, Hammer, komm. Halleluja. Amen. Weißt du, das sind Helden. Weißt du, manchmal hast du vielleicht den falschen Eindruck, denkst, die Helden sind die auf der Bühne sind. Ich sag dir, unter Umständen im Himmel sieht alles nochmal ganz anders aus. Vielleicht sind die im Putzdienst sind oder im Ordnerdienst sind vielleicht weit vor denen, die gepredigt haben, nachher noch weiter in der Herrlichkeit, näher dran an Jesus, wer weiß. Es ist alles eine Sache des Herzens. Amen. Bobby Connor hat einen super Satz, den habe ich mir gemerkt. Ja. The heart of the matter is a matter of the heart. Ja. Also das Herz einer Sache ist eine Sache des Herzens. Der Kern einer Sache ist eine Sache des Herzens. Amen. Das heißt, es geht immer um dein Herz, mit dem Herz, mit dem du Gott dienst. Und ich empfehle dir wirklich, wenn du noch keinen Dienst hast, weißt du, sei ein Teilhaber von dem, was Gott tut. Ja? Sei nicht nur ein Konsument, weil Konsumenten empfangen nicht in dem Maß wie Teilhaber. Ja? Also jemand, der Konsument bei Aldi ist, der bekommt halt das, wofür er bezahlt hat. Aber wenn du eine Aktie, ich weiß nicht jetzt, ob Aldi Aktien hat, aber wenn du eine Aktie von Aldi hast und Aldi geht hoch, dann bist du Teilhaber. Weißt du, dann hast du ganz andere Vorrechte. Amen. Da kannst du sogar bei einer Aktionärsversammlung kannst du mit abstimmen oder was auch immer, dann da so läuft. Ja. Du bist ein Teilhaber. Und ich lade dich wirklich ein, sei ein Teilhaber in der Bewegung, die Gott jetzt orchestriert und zusammenführt. Wir haben es gestern davon gehabt. Er will an allen Orten, in allen Regionen und Nationen, will er diese Herrlichkeitszentren, diese Kristallisationspunkte seiner Herrlichkeit bauen und aufbauen. Und er braucht jeden, ja. Und wenn du sagst, ja, ich möchte gerne, also jetzt speziell hier vor Ort oder auch in anderen Orten mit Glory Life, weil wir sind ja an vielen Orten, ja, und du sagst, ja, ich möchte gerne einfach Glory Life mit aufbauen, vielleicht auch im Lobpreis, weil du ein Instrument spielst, ja, Geige oder Cello oder keine Ahnung oder Bass oder E-Gitarre oder du singst wie ein junger Gott, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Halleluja. Dann melde dich bei der Irina, ja. Sei ein Teilhaber. Spring rein, bring deine Gaben ein, ja. Weil Teilhaber sind die volle Dividende bekommen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Was kann ich euch noch sagen zum Schluss, bevor wir zur Zuteilung kommen? Ja, auf unserer Homepage findest du auch Stellenanzeigen. Wir suchen auch Leute, auch vollzeitlich. Wir suchen spezielle Schlüsselpersonen für Medien, für pastoralen Dienst und so weiter. Wenn du dich da interessierst, melde dich einfach auch da über unsere Homepage, beziehungsweise über E-Mail. Und ansonsten, ja, was kann ich euch noch sagen? Ah ja, stimmt, das wollte ich euch noch sagen, bevor die anderen Ansagen kommen. Unser Gebet 24 Stunden rund um die Uhr. Wir beten 24 Stunden rund um die Uhr bei Glory Life, immer stundenweise. Du kannst dich eintragen in einer Liste, ja, und damit dabei sein. Alle 3 Monate gibt es neue Gebetsanliegen. Ja. Jetzt nach dieser Konferenz gibt es wieder neue Anliegen für alle 24-Stunden-Beter, die schon darauf gewartet haben. Halleluja. Ich warte immer gern, bis eine Konferenz vorbei ist und haben wir wieder frische Inspiration. Weißt du den Herrn? Also es gibt bald wieder Anliegen. Wenn du einfach in diesem 24-Stunden-Gebet dabei sein möchtest, ich weiß nicht, liegt draußen eine Liste aus auch da dafür? Nee, schreib einfach eine E-Mail an gebet@glorylife.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Kannst dich anmelden, kannst sagen, okay, die und die Stunde, was weiß ich, Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 2 und 3 Uhr morgens bin ich sowieso immer auf, da möchte ich gerne eine Stunde beten. Dann melde dich einfach an, trag dich ein. Ja, wir haben fast alle Stunden abgedeckt. Das ist nicht so, dass nachts keine Leute beten, sondern es ist wirklich 24 Stunden rund um die Uhr wird gebetet. Preist den Herrn. Also ich empfehle dir das, dich da auch im Gebet weiter zu verbinden. Dann kannst du natürlich mit uns in Kontakt bleiben. Da gibt's die Infos über unseren YouTube-Kanal, Glory Life TV YouTube-Kanal. Da wirst du dann auch einiges von den Videos von dieser Konferenz finden. Am besten du abonnierst den YouTube-Kanal. Könnt ihr das bitte einblenden? Am besten du abonnierst den YouTube-Kanal, weil dann bekommst du einfach auch immer die aktuellen E-Mails einfach, beziehungsweise die aktuellen Videos bekommst du immer die Infos dafür. Okay, das Gleiche gilt für unsere Facebook-Seite. Du kannst uns über Facebook verfolgen, sowohl Glory Life als auch mein persönliches Facebook-Account. Das Gleiche gilt für Instagram. Also nutz die Gelegenheit, dich weiter zu verbinden.